Guten Abend. Was kam zuerst, der Kapitalismus oder die Kapitalismuskritik? Manche sind sich dessen gar nicht so sicher und sie erfreuen sich an den Errungenschaften des modernen Kapitalismus und propagieren dessen Niedergang. Berechtigte Kritik an Modellen wie dem sogenannten Manchester-Kapitalismus, dem puren zerstörerischen Gewinnmaximierungswahn oder der Sozialisierung von Schulden und Risiken erzeugen bei modernen Aktivisten nur ein müdes Lächeln. Kampfparolen haben doch stets Hochkonjunktur. Alerta, Alerta, die Weltraumaffen sind da. Naja, wurde ja auch Zeit, war ja auch Sonntagabend 18 Uhr, ne? Ja, wie ihr eben schon gelesen habt, sind wir heute wieder in Notbesetzung unterwegs. Irgendwie, wenn jemand von unseren Jungs irgendeinen Termin hat, dann haben den immer alle gleichzeitig. Hallo, Chris. Hallo, ich bin auch da. Ja, Chris ist da und ich bin da und wir versuchen das zu schaukeln. Und es gibt sicher auch wieder bessere Zeiten. Außer wenn man bei den Grünen Braunschweig ist. Ist man ein kleiner humoriger Einstieg sozusagen. Glauben, Religion und Philosophie können Orientierung und Perspektive in der unübersichtlichen Gegenwart liefern. Die Fokussierung auf die rein naturwissenschaftlichen Sicht war ein zentraler Fehler in den letzten Jahrzehnten. Das kann man sich eigentlich schöner kaum vorstellen, also dümmer. Ja, ich habe schon gescherzt, dass das BS auf jeden Fall passend ist bei dem Ding. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, du Ja, hast recht. das hat nur woran, muss ich da immer dran denken, wenn ich diese Autos mit dem Kennzeichen sehe. Ja, stimmt, du hast einen eindeutigen lokalen Vorteil. War die Grünen nicht mal eine linke Partei und war die Linke nicht so eine, also die linke Weltsicht nicht auch eine, die die Religion abgelehnt hat? Ja, das stimmt, aber gleichzeitig, ich meine, ja, also Philosophie, da gibt es ja sicherlich auch so einige Philosophen, die bei den Grünen jetzt bei den Linken generell Welterklärungscharakter haben. Ich meine, bei den Rechten auch, aber ja, also so ungewöhnlich ist das jetzt auch nicht. Und gerade die Grünen sind ja auch schon lange dabei. Also da gibt es auch ganz viele Leute wie den Herrn Kretschmann, den Herrn Giegold aus dem Europaparlament, die Frau Göring-Eckardt, die auch der Meinung sind, dass das mit der Kirche ganz wichtig ist und dass da unbedingt Kirche und Politik ganz gute Partner sind und das sich so wunderbar ergänzt und der eine auf den anderen aufpasst und lauter solche Sachen. Also ist ja jetzt nichts Neues, gibt es ja schon eine ganze Weile bei den Grünen. Ja, mich erinnert das immer frappant an diese Geschichte mit der feministischen Gletscherforschung halt, ne? Dass man die Gletscherforschung auch darauf ausweiten sollte und mit einbeziehen sollte, was Leute, die als indigene Völker in der Nähe von Gletschern leben, was die so über Gletscher geglaubt haben in den letzten Jahrtausenden. Ja. Irgendwas war da mit Hühnersuppe kochen, die man nicht, ich glaube, man durfte keine Hühnersuppe in der Nähe von Gletschern kochen oder so. Und dass das halt auch einen Stellenwert in der Gletscherforschung bekommt. Und genauso hört sich das für mich hier auch an. Also so, warum sollte ich die Wissenschaft mit irgendeinem Glaubenssystem verunreinigen? Ich verstehe es nicht. Also. Wegen den Perspektiven. Ja. Ja, also das Ding ist, ich meine, dieser Satz ist ja jetzt prinzipiell nicht komplett falsch, aber die Frage, die sich auf jeden Fall dabei stellen muss, ist, was hat das mit Politik zu tun und warum ist das eine gute Richtschnur für die Politik und daran irgendwie das Handeln vom Staatswesen auszurichten, das wäre halt meine Frage auf jeden Fall. Weil ja klar, dass irgendwelche Leute für sich irgendwas aus irgendwelchen philosophischen Konzepten oder religiösen Sachen irgendwie rausnehmen können. Das wird ja sicherlich so sein, individuell. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass man sich damit hinstellen kann und sagen kann, so, wir machen jetzt hier mal Politik. Also wir kümmern uns jetzt darum, was irgendwie für die Gesellschaft gut wäre. Und da streuen wir dann so einen Humbug rein. Vor allen Dingen, wenn man die Grünen ist und halt eben überall den Weltuntergang vermutet. Dann, ja, also um irgendwelche Probleme wie Klimawandel und so, was ja auch der Tweet da drüber halt eben sagt, zu lösen, braucht man ja die Naturwissenschaft. Ich meine, was wollen sie da machen? Sich hinsetzen und eine Runde sich überlegen, was wir dabei fühlen? Ich meine, gut, die machen das halt dann mit Philosophie, vielleicht insofern, dass sie da irgendwie dann sagen, so, ja, der Mensch ist ja irgendwie an allem schuld. Aber im Endeffekt löst das ja auch die Probleme nicht. Also. Frag nicht, was Gott für dich tun kann, sondern was du für Gott tun kannst. Oder Ja. so. Ja, das hat ja der Abdel Samad in seinem letzten Buch geschrieben, was ich an dieser Stelle auch mal wieder nur empfehlen kann, dass halt eben so ein normaler Gläubige der Meinung ist, dass Gott auf seiner Seite ist und ihn beschützt und die Fundamentalisten halt eben auf ihrer der Meinung sind, dass sie an Gottes Seite sind und Gott beschützen müssen. Das wäre so der Unterschied. Fand ich ganz. Ja, schön zusammengefasst auf jeden Fall. Green BS. Genau. Wollen wir noch ein bisschen weiterlesen, was dann noch so kommt? Ach so, ja, stimmt, da war ja noch irgendwie, das hat so dazu beigetragen, dass die Akzeptanz wissenschaftlicher Ergebnisse deutlich gesunken ist. Darüber möchte ich aber erstmal eine wissenschaftliche Studie sehen. Die Akzeptanz kann nur erhöht werden, wenn andere Weltbilder als das Naturwissenschaftliche anerkannt und bei Entscheidungsfindungen berücksichtigt werden. Hm. Ach, Ja, ach. da sehe ich sofort das Bild aus dieser South Park-Folge mit der Wirtschaftskrise, wo sie da irgendwie dem Hühnchen den Kopf abschneiden und dann gucken, wo der Körper liegen bleibt auf dem Rad und das dann irgendwie machen wollen. Ja, oder dass man wieder den Vogelflug beobachtet, wie im antiken Rom oder die Innereien von Tieren liest oder das Knochenorakel befragt. Das sind alles valide Möglichkeiten, um Politik zu machen, wenn man doof ist. Das antike Braunschweig. Ja, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist da auch was im Wasser in Braunschweig oder so, aber ich meine. Ja, du, ich habe mich schon so oft von Braunschweig anhören müssen, dass in Hannover angeblich irgendwas im Wasser sein soll. Also, das, ja. Ja gut, aber hier unten die Frau Dr. Sandra Camping fragt ja auch gleich nach den richtigen Sachen, zum Beispiel nach dem Glauben daran, dass Impfungen schlecht sind. Oder dem Glauben, dass die Erde flach ist. Müssen wir bei unseren Raumfahrtprogrammen den Glauben daran, dass die Erde flach ist, mit einbeziehen? Damit die besser akzeptiert werden, Ja. Und ja. gibt es nicht vielleicht eventuell ganz schreckliche Katastrophen, wenn wir das tun? Wir hätten da eigentlich landen sollen, aber da war nichts. Also ich kann Frank Berg nur zustimmen. Ihr seid doch nicht mehr ganz frisch im Hirn. Hat er vollkommen recht mit. Er hätte schreiben müssen: Gott, ihr seid doch nicht mehr ganz frisch im Hirn, damit es auch mehr Akzeptanz findet. Ich finde, Hirn ist mir auch ein zu wissenschaftlicher Begriff. Ja, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Es gab ja jetzt die letzte Woche so ein bisschen hin und her wegen Linux, weil der Linus Torvalds sich jetzt erstmal aus der Entwicklung zurückgezogen hat und gleichzeitig auch ein Code of Conduct, also ein Verhaltensregelwerk eingeführt worden ist, und zwar ein ziemlich progressiv soziale Gerechtigkeit, 100 Geschlechter etc. Code of Conduct. Ja, was heißt Und eingeführt? Also ich meine, wo, was hat es denn damit jetzt auf sich? Also ist das jetzt schon, also wurde das jetzt von der Linux Foundation irgendwie angenommen soweit ich das verstanden habe, ja. oder? Okay. Der Torvalds hat sich ja sogar entschuldigt. Er hätte also in den letzten, was weiß ich, 20 Jahren zu oft zu harsch reagiert und böse Ja. Sachen Das gesagt habe und ich auch so. mitgekriegt, aber dass das jetzt irgendwie in Zusammenhang mit dem Code of Conduct steht, wäre mir jetzt nicht bewusst. Also zumindest haben die Social Justice Warriors es so aussehen lassen. Okay. Aber das hier ist jetzt so eine Art Lichtblick, oder auch vielleicht eine Katastrophe, wer weiß, weil es in dem Regelwerk von Linux gibt es halt die Möglichkeit, Teile seiner Arbeit auch zurückzuziehen. Das heißt, wenn jetzt irgend so eine Bunthaarige kommt und sagt, der da hat schlecht über Frauen gesprochen, der muss rausgebobbt werden, dann könnte ein wichtiger Kernel-Entwickler halt sagen, gut, dann nehme ich aber alle Sachen, die ich gemacht habe, mit. Und ihr dürft die nicht mehr benutzen, weil ich ziehe meine Zustimmung dazu zurück, dass die frei benutzbar sind. Okay. Ja, Was ich ja habe mich nicht. schon länger gefragt, wie groß überhaupt der Anteil von den Leuten ist, weil es ist ja schon so, dass viel von den, also ich hatte vor Jahren mal so eine Statistik gesehen, woher halt die Änderungen am Linux-Kernel kommen, und die meisten Sachen waren halt eben sowas, dass halt Motorola und so gesagt haben, wir bauen unsere Handybetriebssysteme auf Linux-Basis und wir entwickeln halt lauter Sachen und die schenken wir dann halt wieder an die Linux-Entwicklung zurück sozusagen. Und das war eine ganze Zeit lang auf jeden Fall ein großer Teil von den ganzen Dingen, die da überhaupt passiert sind mit Linux. Ich weiß nicht, ob sich das bis heute geändert hat. Also wie schlimm jetzt diese Drohung wirklich wäre. Also welchen Anteil diese Leute, die da wirklich in ihrer Freizeit irgendwas dran machen, überhaupt noch hat an dem ganzen Kram. Das habe ich so ein bisschen aus den Augen verloren. Das kann ich jetzt schwer einschätzen. Ja, aber der Witz ist halt auch, dass das ja nicht nur, das hätte ja jetzt nicht nur Auswirkungen für Leute, die Linux zu Hause irgendwie benutzen oder so, sondern eben, wie du sagst, halt auch auf Sachen wie Telefonbetriebssysteme, Internet der Dinge etc. pp. Ja, Ja, die meisten also. Webserver sind ja auch Linux-basierend im Moment. Und ja, hier unsere kleine sonntägliche Runde wird auch auf einem Linux-Rechner ausgerichtet, zumindest Nein! in dieser Woche Oh mein wieder. Gott! Ja, letzte Woche ja nicht. Und habt ihr ja gesehen, was dabei raus geworden ist. So. Okay, das war der Stream für heute. Ich bin raus. Ja, nee, also. Aber da sieht man halt mal wieder, wie hat diese Coraline Ada Ehmke geschrieben? Wir haben gewonnen und ihr habt verloren. Ja, aber die habe ich ja auch noch, sowas, was uns kurz zum Stream zugeschickt wurde. Ich habe es nicht komplett lesen können, aber das ist auf jeden Fall hier mit ziemlich vielen Links über Sachen, die irgendwie von sich gegeben hat, diese Dame. So ein Beitrag halt. Also, diese Seite Okay. hier ist jetzt nicht unbedingt, also es ist keine Nachrichtenseite oder so, der man unbedingt komplett vertrauen braucht, aber ja, die Links, die sprechen halt eigentlich für sich, ne, also. Hier Also bei was ich gelesen JSTOR habe, und ist so. halt, dass sie es wohl bei keinem Arbeitgeber in der Tech-Branche lang ausgehalten hat und meistens irgendwie auch wegen, ja, weil sie es halt einfach nicht gebracht hat, nicht lang ausgehalten hat. Ja, es kann gut sein. Auf jeden Fall hat die auch irgendwelche psychischen Probleme. Also das Nein, nein, Social Justice Warrior ist mit psychischen Problemen. verlinkt hier auf jeden Fall auch auf Tweets von ihr, also ihre eigenen Aussagen. Und ja, also entweder sie erzählt da Krempel, was ich mir nur so vorstellen kann, dass sie psychische Probleme hat, oder sie hat psychische Probleme, also so oder so. Das ist eigentlich, ja. Ehmke has spent 20 years promoting him or herself as a practitioner of Egyptian ritual magic. Ja, genau, das ist ja auch der Aufhänger von diesem Artikel, dass es irgendwie eine Satanistin sein soll. Wie wäre es denn, wenn sie sich bei den Grünen Braunschweig bewirbt? Da kann sie weniger Schaden anrichten und findet Gleichgesinnte. Ja, Oh. das ist ja auch ja, progressiv, ne? Und stellt das Vertrauen in die Wissenschaft wahrscheinlich wieder her. Das ist natürliche Magie, ne? Wie man lesen kann. Kabbala, okay. Ach so, dann ist vielleicht dieses Coraline Ada Ehmke nur ein Golem, den derjenige mit der Hilfe der Kabbala geschaffen hat. Das würde die Erscheinung erklären. Ja, Okay, aber auf das. jeden Fall LGBT in Tech. Das braucht. Ja, der Witz Ist bei diesen aber ganzen Open interessant, dass Source. wenn jemand es nicht schafft mit Esoterik 20 Jahre lang, dass er dann ohne weiteres auf Social Justice umswitchen kann und keiner sagt auch was. Ja. Das ist dann Trans-Ideologie, würde ich sagen. Also erst hast du die eine Ideologie und dann transitionst du zu der anderen. Du meinst, sie ist vielleicht Transägypter oder Ja, die Transkabbalist ist verrückt fluid, würde ich sagen. oder so. Ja, und das ist, ich meine, aber wie kommen so viele Tech-Communities dazu, ihr Bullshit zu übernehmen, wenn sie offensichtlich jemand ist, der nicht mehr alle Latten am Zaun hat? Ja, ich glaube, das liegt halt daran, an dieser Open-Source-Sache. Also, dass das natürlich ein guter Weg ist, wo so Leute wie die halt einfach, weil du hast ja eigentlich keinen Filter. Du hast zwar Leute, die natürlich sagen so, okay, dein Code, den nehmen wir nicht auf. Also ich habe auch schon Sachen geschrieben für Open-Source-Projekte, die keinen interessiert haben. Jetzt nicht häufig, aber halt so Kleinigkeiten halt. Und ja, das waren auch wahrscheinlich Probleme, die nur ich gehabt habe oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Bei mir ging es halt auch nur darum, dass ich irgendwas anders haben wollte und das dann halt geändert habe und gesagt habe, hier. Und bei diesen Leuten geht es, glaube ich, eher so darum, dass sie irgendwie der Meinung sind, dass sie da teil mitmachen müssten oder dass da nicht genug Frauen sind oder irgend so ein Kram. Und wenn sie dann da halt auftauchen, dann sind sie halt erstmal da, auch wenn sie nichts machen. Weil im Prinzip kann halt jeder losgehen und sagen, so, ja, hier, ich bin Teil der Open Source Gemeinschaft. Weil Ja, kennen wir ja von. das ist ja keine Firma, die dich erstmal einstellen muss oder so. Ne? Das ist ja quasi so wie, du kannst dir eine Gitarre kaufen und sagen, hier, ich spiele jetzt Gitarre. Ob du, ich bin jetzt Teil der Gitarristen-Community. Ob du die dann gut spielst oder schlecht spielst oder überhaupt spielst, ist eine andere Frage. Aber erstmal kann das ja jeder machen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Grund ist, warum die Social Justice Bewegung sich da so rangesaugt hat. Du musst halt nichts können. Das ist bei Social Justice eine prima Voraussetzung. Du musst auch nichts machen. Das ist auch eine gute Ja, und Voraussetzung. das ist der Teil von der ganzen Tech-Geschichte, wo du hast da ja auch Leute, Überzeugungstäter halt eben dabei, die ja, also jetzt im guten Sinne Überzeugungstäter, die halt eben der Meinung sind, dass diese Open-Source-Sache eine gute Sache ist und dass es halt einen riesen Benefit mit sich bringt, diese Arbeit halt zu machen und zu sagen, die kann jetzt jeder verwenden. Und das ist ja auch augenscheinlich so. Also das Linux-Betriebssystem ist ja ein gutes Beispiel dafür, was da so jetzt funktioniert. Also jetzt nicht unbedingt so sehr im Desktop-Bereich, aber gerade im Server-Bereich ist ja an vielen Stellen schon ziemlich dominante, hat das ja schon eine ziemlich dominante Rolle. Und ja, bringt vielen Leuten halt viel und ist frei verfügbar, kann sich jeder nehmen und einfach was damit machen und auch gerade was dieses ganze. Also wenn man jetzt wirklich daran interessiert ist, Leuten ins Programmieren zu bringen, also bei mir war es damals, ich mache das ja auch beruflich, Programmieren, und bei mir fing das damals auch so an, dass ich halt einen Computer hatte und mir dann den Kram irgendwie beigebracht habe. Und wenn ich da jetzt erstmal hätte richtig viel Geld ausgeben müssen, um irgendwelche Sachen damit machen zu können, irgendwelche Patente erwerben, Lizenzen, weiß der Teufel nicht was, dann wäre das sicherlich nicht so einfach gegangen, wie irgendwie ich installiere mir in Linux und bastel damit mal ein bisschen rum, ne, und guck mal so, was dabei rauskommt. Und das kann ja jeder machen und da kann ja auch keiner sagen, so, nee, du hast aber die falsche Farbe oder das falsche Geschlecht oder was weiß ich nicht was. Und schon allein deswegen ist diese ganze Aufregung eigentlich darüber, dass irgendwelche Leute da ausgeschlossen werden oder so, ist eigentlich Humbug. Also klar, du musst natürlich einen Computer auch leisten können, aber heutzutage kannst du ja auch für 30 Euro einen Raspberry kaufen, ne, und damit irgendwas machen. Aber wenn du eine Frau bist, wirst du doch rausgemobbt, Chris, das weißt du doch auch. Ja, nee, das ist auch halt überhaupt nicht der Fall. Und das sieht man ja auch immer wieder bei diesen ganzen Konferenzen, dass ja da die Frauen eigentlich noch mehr in den Vordergrund geschoben werden, als ihnen eigentlich zustehen würde, zu den Contributions, die halt viele von den Leuten halt machen. Das war ja auch dieses, wo sie da in der Techno-Branche den einen damit rangekriegt hatten, weil er das gesagt hat über seine Aufleger, da über die DJs, dass da zu viele Frauen zu hoch quasi über ihrem Status drin sind, aber diese Sachen, die gibt es halt in diesen Feldern auch ganz viel. Und ich habe das im politischen Bereich halt auch gemerkt, dass man zwar mit den Augen rollt über irgendwelchen Bullshit, den Frauen teilweise erzählen, mehr als das man jetzt machen würde bei irgendwelchen Männern, aber die dann trotzdem halt eben immer noch für irgendwelche Posten vorschlägt oder auf jeden Fall das kein Ausschlusskriterium ist, dass sie mal Bullshit reden oder so. Wo man sich beim Mann einfach denken würde, so, der kann's nicht, und sehen wir mal zu, dass der auch irgendwie nicht weiterkommt. Da ist es dann bei den Frauen, ist es immer noch eine Frau, die man hat. So, und das ist ja ein Sinn in sich, also für manche Leute zumindest, für mich natürlich nicht, aber für viele Leute auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, in der Tech-Branche auch so. Also an vielen Stellen. Ja. Ja, gerade bei diesem Open Source Kram ist halt ein Einfallstor, und dass du, wie schon gesagt, die Leute hast, die es halt sowieso für eine gesellschaftliche Aufgabe halten, diese Arbeit halt zu machen. Und da hast du natürlich dann, ja, das ist natürlich ein perfekter Ort, um dann irgendwie zu sagen, so, ja, hier ist unser Code of Conduct, und jetzt bitte alle mal irgendwie jetzt die Transmenschen gut finden und so weiter und so fort. Diese ganzen Punkte, die sie halt eben haben, ist ein guter Bereich, um den umzustrukturieren und zu sagen, das ist jetzt hier alles progressiv und so. Die haben schließlich den Transistor erfunden. Da muss man die auch dementsprechend ehren. Eieiei. Ja, mit ägyptischer Magie wird das alles in In Ordnung Ordnung kommen, denke kommen, ich. denke ich auch. Ja. Nach Jahren böser E-Mails tritt der Erschaffer von Linux in den Hintergrund. Ja, es ist von Price, der hat uns auch eine Audioaufzeichnung dazu dargelassen, die ich jetzt mal abspielen würde. Ja, im nächsten Artikel hier geht es um Linus Torvalds. Das ist ja, der gilt ja als der Papa von Linux quasi und arbeitet bis heute halt immer noch am Linux-Kernel mit und ja, hat da quasi so den Chefhut auf, was die ganzen Coding-Sachen mit dem Linux-Kernel betreffen. Ja, der ist auch relativ bekannt dafür, dass er öfters mal ausfällig wird in irgendwelchen Programmiermeetings oder wenn irgendwelche Leute irgendwelche Sachen von ihm verlangen, weil ihm geht es halt um die Code-Integrität und er weist halt darauf hin, dass halt, wenn halt irgendwelche Fehler drin sind, das extreme Folgen haben kann und da gibt es halt überhaupt gar keinen Raum für Political Correctness, ja, weil das einfach nur den Workflow behindern würde. Ja, aber jetzt hat er anscheinend seine Meinung geändert. Jetzt schlägt er einen etwas anderen Tonfall an. Ja, nach Jahren, wo er jeglichen Social Justice Vorwürfen immer ausgewichen ist, ja, mit so Argumentationen wie auch beispielsweise, wenn man politisch korrekt handeln muss, dann muss man lügen, ja, dann wird es politisch, ja, und ja. Das hat halt das passt einfach nicht mit einer ordentlichen Programmierarbeit zusammen, wenn da Fehler sind, dann muss man die offen ansprechen und darf nicht um den heißen Brei rumreden. Ja, aber jetzt hat er seine Meinung so ein bisschen geändert, ne? Hat er halt gesagt, er ist sehr, sehr stolz auf den Linux-Code, den er erfunden hat, und den Impact, den es hatte auf der Welt. Aber er ist nicht immer stolz darauf, wie er mit anderen Leuten umgegangen ist in seiner Kommunikation. Und das ist ein lebenslanger Kampf für ihn jetzt. Und er entschuldigt sich bei allen, dessen Gefühle er verletzt haben soll. Tja, ne? Ist der Druck wahrscheinlich jetzt etwas zu groß geworden für den von den gewissen Seiten, nicht wahr? Ja, soweit der Preis. Also ich kann das nicht ganz, also ich sehe das ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob das jetzt, weil ich meine, dass der Kerl allen möglichen Leuten vom Kopf gestoßen hat und teilweise halt auch ziemlich vom Leder gezogen hat, das ist sicherlich richtig. Und das wird ihm wahrscheinlich auch bewusst sein. Und vielleicht, ja, keine Ahnung, vielleicht geht es ihm auch nicht so gut oder so. Und jetzt will er mal ein bisschen Abstand gewinnen. So stand das zumindest im Artikel, den ich gelesen hatte, und dass das jetzt Hier wirklich so oben ein. steht ja auch drin, he's stepping aside and says he is getting help. Also für mich hört sich das eher an, als hätte er persönlich auch einfach Probleme und würde den Druck deswegen nicht mehr, also er hat vielleicht einfach keinen Bock mehr, sich ständig anscheißen zu lassen, weil das auch für seine geistige Gesundheit nicht, gerade förderlich ist. Ja, und es klang für mich auch so, dass er auf jeden Fall auch gesagt hat, dass er wiederkommt. Also, in dem, das ich gelesen hatte, stand halt eben drin, dass er sich jetzt eine Auszeit gönnt und auf jeden Fall dem Projekt erhalten bleibt. Ja, also das Ja, also kann ich wäre jetzt nicht so auch. ganz, glaube ich jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie so ein zu Kreuze kriechen vor irgendwie die Frauen sind das Beste oder so irgendwie ist oder irgend so ein Kram. Also hätte ich jetzt nicht gelesen, dass das so ist. Ja, es gibt ja auch schon so wilde Verschwörungstheorien im Netz, weil angeblich seine Abschieds- oder seine Pausenankündigung ist Windows-Zeichensatz kodiert gewesen und alles andere war vorher immer irgendwie Dings. Und es gibt schon so Internetdetektive, die da glauben, dass das alles so eine Riesenverschwörung ist, wie bei allen. Ja, Microsoft ist da jetzt auch Teil der Linux Foundation, von daher. Da, da, da. Ja. Ja, dieser Kerl hier ist der ehemalige Telekom-Vorstand. Kannte ich gar nicht. Aber wird hier von quer.de erwähnt, weil er nämlich gesagt hat oder gesagt haben soll, dass sich die Leute nicht so anstellen sollen, wenn es irgendwelche homophoben Bemerkungen gibt bei der Telekom, also unter den Arbeitnehmern. Und dieser Spruch an sich ist natürlich wieder so, dass die sich darauf stürzen und sagen so, aber hier wird dieses Zitat auch noch weitergeführt, weil er soll nämlich auch gesagt haben, dass es irgendwelche dumme Sprüche halt von allen möglichen Seiten gibt. Also es gibt Machos, die sich dumme Sprüche anhören müssen, es gibt Frauen, die sich dumme Sprüche anhören müssen, es gibt halt Schwule, die sich dumme Sprüche anhören müssen, jeder muss sich dumme Sprüche anhören und deswegen soll man da drüber stehen. Und das wiederum, ja, kann ich nur absolut unterschreiben, es ist halt so und es gehört auch zum vernünftigen Arbeitsumfeld dazu, dass man nicht aus jeder Äußerung von irgendwem gleich irgendwie eine Staatsaffäre macht. Und teilweise ist es Ja, ja auch so, dass die Leute aber sich du nichts weißt doch, Böses dabei denken, dass sondern einfach irgendwie auch Scherze machen oder so, so wie sie es mit ihren Freunden machen würden, teilweise mit Kollegen, dass man da mal so ein bisschen sich gegenseitig neckt oder so. Es muss ja jetzt auch nicht heißen, dass man jetzt wirklich irgendwie jemanden damit beleidigen will oder so, auch wenn das dann in den falschen Hals kommt oder, ne, und da muss man ja, einfach aber nur. das ist ja. Das ist ja das Prinzip von Social Justice, dass Dinge, die eigentlich alltäglich sind, ganz schreckliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit Ja. sind oder gegen die Menschheit sind. Ja, das führt Also. alles zu allem und so und deswegen muss man dann, aber wenn dann die Leute alle ihren Job verlieren oder so oder das Klima in der Firma halt irgendwie in der Kirche gleicht oder so, weil die Leute dann nur noch auf dem Beichtstuhl irgendwie miteinander reden können oder so hinter verschlossenen Türen, keine Ahnung. Und auch da dann wahrscheinlich nicht mehr, weil es dann hinterher heißt, irgendwer hätte was gesagt. Ja, also muss ich nicht haben. Tut mir furchtbar leid. Ja, kein Denken, der Mensch muss das haben, aber trotzdem es wird ja auch sonst politisch immer mehr Zeug in Gesetzesform gegossen, was kein Mensch braucht. Ich sag mal, nein heißt nein und ähnlich ist. Ja. Ne? Ja, für Aber wie. quer.de ist das ja Anti-Mobbing-Arbeit und um die LGBT-Netzwerke geht es da auch, weil sie haben ihm oder sollen ihm irgendwie gesagt haben, er könnte auch Vorstand vom LGBT-Netzwerk irgendwie werden und er hat dann irgendwie vorgeschlagen, dafür doch einen heterosexuellen Mann zu nehmen, weil man als Schwuler keine Netzwerke mehr braucht, hat er gemeint. Diversity, ne? Da hat er doch, da ist er doch voll im Trend. Ja. Eigentlich. Also ich bin ein Fan von ihm auf jeden Fall. Nick Ja, van ich finde es Damme. gut, dass jemand mit Reichweite halt sowas sagt. Das ist schon in Ordnung. Bin Ja, ich um mich würde auch jeden mal froh, der das interessieren, tut. weil bei der FDP gibt es ja diesen Herrn Sattelberger, der ehemaliger Personalrat von der Telekom war und der ist ja einer der größten Verfechter von dem ganzen Diversity- und Frauenkram. Und ich weiß jetzt nicht, inwieweit die beiden Herrschaften sich überschnitten haben, weil der Herr Sattelberger ist meines Wissens noch nicht schwul. Und ja, also wenn ich die Wahl zwischen den beiden Herrschaften hätte, würde ich mich auf jeden Fall hier für den Herrn Van Damme entscheiden. Also jetzt nicht in sexueller Hinsicht, sondern so, wer da mein Arbeitsumfeld bestimmen darf. Tja. Oh ja. Hier sind wir bei einem Interview beziehungsweise einem Artikel über eine Person, über die ich wirklich, ich musste sehr lachen und sehr weinen zur gleichen Zeit, weil da steht so viel Unsinn drin in diesem Ding. Und leider glauben das ja dann doch wieder ein Haufen Leute. Wir haben hier eine Dame namens Phoenix Perry, die sich zum Beispiel über Gender Pay Gap, über den Frauenanteil in der Tech-Branche etc. pp. Hier auslässt. Und sie sagt zum Beispiel, also wir haben dieses Feld begründet, die Frauen. Ja? Wir haben fast jede großen Fortschritt erzeugt. Wir sind hier gewesen. Wir haben das hier geschaffen. Die Frage ist nicht, wie man mehr Frauen in die Tech-Branche kriegt, sondern wie man Männer davon abhält, diese Frauen rauszuwerfen. Das Problem ist institutionalisierter Sexismus, Patriarchat. Das ist die Art, in der die Ingenieurspipeline total zerstört ist, in systemischen und grundlegenden Wegen. Wir können das alles nicht ändern, ohne dass wir halt von unten nach oben alles neu aufbauen. Und wir brauchen unbedingt einen Wechsel in der Art, in der Frauen in der Gesellschaft behandelt werden. Also, we founded the field. Wir haben die Tech-Branche geschaffen. Also Frauen haben die Tech-Branche geschaffen. Finde ich schon mal. Ich meine, Klingt cool. klar. Wir wissen alle, Ada Lovelace, und wir wissen auch, dass am Anfang der Programmierarbeit praktisch Sekretärinnen an die Dinger gesetzt worden sind, um die Lochkarten zu programmieren und so. Aber zu behaupten, Frauen hätten die Tech-Branche praktisch geschaffen, ist unsagbar frech und unsagbar falsch einfach. Ja. Sicher hat es Frauen gegeben, die daran einen Anteil hatten, aber zu behaupten, die wären das praktisch alleine gewesen, nein, nein, nein, nein. Ich frage mich, wenn die Antwort ist, mehr Frauen zum Coding zu bringen, wenn ich aber gleichzeitig die Sicherheit ihrer Existenz nicht garantieren kann, ist das nicht unverantwortlich? Die Sicherheit ihrer Existenz. Ja, Ja. die glauben wahrscheinlich, wir leben in der Tron-Welt oder so. Oder wenn die Männer dann da irgendwas eingeben und dreimal Enter drücken, dann werden die reingesaugt oder so und müssen dann auf dem Spielgrid sich beweisen oder was? Was ist das Problem da? Und sie sagt zum Beispiel auch, dass wenn ein Mann eine Frau sexuell belästigt oder sie sexuell diskriminiert, dass das immer auch auf die Karriere der Frau zurückschlägt und dass die Firmen endlich irgendwie was tun müssen, dass die Leute, die sich beschweren und die Opfer sind, halt nicht leiden unter der ganzen Geschichte. Wenn man den ganzen Tag arbeitet und die ganzen kleinen Mikroaggressionen verspürt, die eigentlich ja aussehen, als wären sie kein großes Ding, aber sie addieren sich ja. Und viele, viele Frauen internalisieren diesen Missbrauch und ihre Produktivität geht runter und sie werden öfter krank und sie werden einmal zu viel krank und verlieren dann entsprechend ihren Job. Also, da sind da immer Männer dran schuld. Wenn Frauen, also sie sagt hier wirklich, sie kriegen einmal zu oft die Grippe. Also Männer sorgen dafür, dass Frauen die Grippe kriegen, damit die ihren Job verlieren. Ich meine, wie perfide ist das? Der Gender-Grippen-Gap oder was? Und natürlich wird auch Gamergate gedroppt in dem Artikel und wie schrecklich das alles war und so. Ja, ich Und weiß auch noch, als wir ihre damals allen Leuten Grippe gegeben haben. Gamergate, die große Gamergate-Grippe Psyop, ja. Haben wir mit E-Mails, haben wir die Grippeviren verschickt an die Frauen in der Spielebranche. Das war schon ein fieser Move. Ja. Wenn ich Linus Torvalds wäre, würde ich mich heute entschuldigen, aber ich bin nicht Linus Torvalds. Haben sie einmal zu oft gekriegt, die Grippe. Ich denke, dass Veränderung mit dieser jüngeren Generation kommen wird, sagt Phoenix Perry. Ich glaube, es wird durch die Millennials passieren, nicht mit den Generation X-Leuten. Aber diese neuen Kids, die jetzt rauskommen, die zeigen alle, die versprechen uns eine bessere Welt. Wir werden warten müssen, bis sie an die Macht kommen. Und ich werde dann eine sehr alte Frau sein, bevor ich Veränderung sehe. Ist ihr Fazit. Wenn du ein Stück runterscrollst, können wir uns auch nochmal ein Bild ansehen von Frau Perry. Nur damit wir mal bestätigt werden in unseren Stereotypen darüber, wie solche Frauen aussehen. Ah, guck mal da, Pony, Problembrille, dummer Gesichtsausdruck, Entschuldigung. Aber ja, seufzt. Frauen in der Tech-Branche, sie haben sie gestartet. Ist auch schön hier. That says they should wear pink nail polish and buy pink skirts and have pink shoes and be fluffy, excuse my French, fuckable dolls. Also Ja, das die interessiert die Leute Gesellschaft will, dass alles. Frauen sich ganz in Pink anziehen und Fickpuppen sind. Genau, Das ist definitiv. Phoenix Perrys Sicht auf die Welt und die Gerade auf der Gesellschaft. Arbeit ist das ganz wichtig. Und gerade wenn man so ein Computer-Heini ist und den ganzen Tag nur vor seinem Monitor sitzt, dann ist das auch total interessant und wichtig, wie die anderen Leute aussehen. Ja, das hier ist eher eine traurige Geschichte. Telltale Games sieht so aus, als würden die ihre Pforten schließen. Die haben in den letzten Jahren viel für das Adventure an sich getan. Also mit ihrer Walking Dead-Reihe und der Fortführung von Sam und Max und all diesen kleinen, wirklich eigentlich schönen Spielen. Ich dachte auch, sie hätten genug Nische gefunden, um in der Nische halt ja, praktisch ihr Ding zu machen und damit auch profitabel zu sein. Aber offensichtlich haben sie ein paar Entscheidungen getroffen, die nicht so vernünftig waren. Und jetzt sieht's aus, als wäre es vorbei. Aber hier, der Ian Mice Chong hat sich halt daran erinnert, dass es vor einem Jahr ungefähr halt eine Stellenausschreibung von denen gab, nur für Frauen. Und dass unsere spezielle Freundin Jennifer Scheuerle das auch nochmal gesignalboostet hat, aber dass es das wirklich halt nur eine Stelle für Frauen ist. Go woke, go broke. Bewahrheitet sich irgendwie immer wieder. Ja, ist schade um Telltale, aber ja. Oh, Porno im Kurznachrichtendienst. Oh mein Gott. Ja, das ist hier ein Beitrag von dem Herrn Meißner bei, wie heißt das Ding, Tagesspiegel, ne? Der ist uns ja auch schon häufiger mal untergekommen. Dieses Mal schreibt er hier über den Herrn Kaas. Der ist uns letzte Woche Samstag im Bundestag begegnet. Das war der Mensch, der diesen komischen Vortrag gehalten hat, woraufhin die AfD dann rausgegangen ist und so. Und aus diesem Ding weiß ich jetzt, dass der Herr schwul ist, wusste ich nicht. Und scheinbar folgt er so ein paar Accounts, was ich persönlich vollkommen in Ordnung finde. Aber es geht einfach nur so ein bisschen darum, ja, was ich zum Beispiel noch nicht wusste, ist, dass der Mann angeblich dem rechten Seesheimer Kreis angehört. Von der Ja gut, Bundestagsfraktion. das ist ja so die Wirtschaftsfraktion der SPD, der Seeheimer Kreis. Ja, wird hier Rechts, das als ist, glaube rechts ich, wieder in den bezeichnet Augen, vom von Herrn Matthias Meißner. Meissner halt. Ja. Ja. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum der Herr Meissner, der doch eigentlich voll auf Linie ist, der Regierungsparteien so einen merkwürdigen, vielleicht weil der Typ aus dem Seeheimer Kreis ist oder so, keine Ahnung, Vielleicht, aber. ja. Vielleicht ist das schon zu viel, ja. Die anzüglichen Bilder sind garniert mit Hinweisen auf heiße Ärsche oder stramme Jungs. Verbreitet werden auch Bilder von erigierten Penissen. Die abgebildeten Personen sind fast alle Jahrzehnte jünger als Kars. Ob sie bereits volljährig sind, lässt sich nicht immer mit Sicherheit sagen. Also, das ist schon so ein Okay. bisschen der Versuch, den Ruf von Herrn Kars zu zerstören, ne? Komisch. Und ich meine, Porno ist nun mal inzwischen Teil der Gesellschaft. Und ich meine, ich finde ihn scheiße, ne? Und ich fand seine Rede absolut unterste Schublade und der Ehre des Bundestages nicht angemessen. Aber wenn er einen Twitter-Account hat, wo jeder gucken kann, wem er folgt, und er hat da Porno drin, dann ist das eigentlich seine Privatsache. Ich würde es als Politiker vielleicht auch nicht so machen. Ich würde dann vielleicht einen zweiten Account haben für meine privaten Späße oder so, aber ich folge auch Mercedes Carrera. Hoffentlich komme ich nie in den Bundestag. Das sagen die auch. Der ist da so einer Porno-Ische gefolgt damals. Musst du sagen, die ist aber divers. Stimmt. Kubanerin. Hey. Aber wie gesagt, ich finde es sehr komisch, dass der Meißner gegen einen aus den eigenen Reihen schießt, praktisch. Macht er ja sonst nicht. Ja, ich glaube, zum Schluss wollen sie wieder so ein Ungerechtigkeitsding draus machen, indem sie sich auf irgendwelche Femen Proteste, die bei Facebook gelöscht werden, beziehen. Oder der Meißner halt. Ja. Ja, Moment mal, aber Facebook ist Facebook und Ja, Twitter ist Twitter. da schreibt Da er hier kann auch man quasi. eigentlich überhaupt gar keinen Vergleich ziehen. Das schreibt er hier auch quasi. Ach so, anders als für, okay. Ja. Ja, und hier haben wir einen studentischen Humanistenverband in Großbritannien, der einen seiner Vorsitzenden entlassen hat, weil der gesagt hat, dass Frauen keine Männer sein können. Und Männer keine Frauen. Penisse, Vaginas, etc. Aber das reicht schon. Und ich dachte immer, also auch diese Humanisten sind eher so ein bisschen so diese liberale Schiene, aber offensichtlich habe ich da Ja, ich habe ja so einige Berührungspunkte mit diesen Herrschaften. Habe ich auch, glaube ich, schon häufiger mal erzählt. Also erstmal finde ich es lustig, dass das hier auf The Christian Institute auf der Webseite irgendwie erscheint. Erinnert mich so ein bisschen an dieses Ding vom Christian Broadcasting Network, was wir vorletzte Woche hier hatten, die da über die säkularen Muslime geredet hatten, die bei Starbucks rausgeflogen sind. Und dann so nach dem Motto, so, ja, das sind säkulare Muslime, so ist das Gutes. Christian Broadcasting Network. Und ja, auf jeden Fall. Also, ich habe da auch schon so einiges erlebt. Es gibt halt solche und solche Leute. Also zum Beispiel, das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt, in der Anfangszeit dieser humanistischen Partei, die es in Deutschland seit ein paar Jahren gibt. Ich habe es schon wieder vergessen. Die Humanisten heißen die, glaube ich. Da hatten die so einen Vorsitzenden, also ich war damals in dieser geschlossenen Facebook-Gruppe von denen drin, obwohl ich da kein Parteimitglied war, aber ich habe halt so ein bisschen mitlesen können, was die da halt so geschrieben haben. Und der Vorsitzende von denen, der erste, als sie sich gegründet hatten, der hat die ganze Zeit irgendwelche Videos von Sargon und so da reingepostet, also irgendwelche Sachen, die diesen ganzen Feminismus-Kram und so auf die Schippe nehmen und kritisieren. Und ist dafür tierisch angefeindet worden von anderen Leuten da drin, die halt so die riesen Anita Sarkeesian-Fans und sowas waren, die es da auch gab. Und du hast halt direkt so zwei Lager da irgendwie drin. Aber es gab auf jeden Fall auch so ein Lager von Leuten, die, ja, die eher so auf unserer Länge da waren. Und ja, aber ich glaube, aus denen ist da nicht mehr viel geworden. Das ging dann ziemlich schnell. Ich weiß nicht, wie die Mitgliederzahlen im Moment noch bei denen sind, aber als die sich gegründet hatten, gab es auf jeden Fall so einen ziemlichen Drive von Leuten, die da alle eingetreten sind aus unterschiedlichen Richtungen. Entschuldigung. So ähnlich wie bei den Piraten halt damals auch. Und da hatte ich das ja auch schon mal direkt miterlebt. Und da hast du dann sofort halt einen Clash von Leuten, die aus der progressiven Ecke kommen und Leuten, die eher aus der, wie ich sagen würde, liberalen Ecke kommen. Und ja, das hat sich dann halt so aufgeregt, was da jetzt mittlerweile so bei denen los ist, weiß ich nicht. Ich kenne sowohl Leute aus der progressiven Ecke, die gesagt haben, will ich nicht mehr, die sind da alle rechts, Als auch Leute halt eben aus der liberalen Ecke, die gesagt haben, so, nee, will ich nicht mehr, das sind da alles irgendwelche Fimi-Heinis. Und ja, also wer da jetzt so die Ansagen macht und wie das jetzt so aufgestellt ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, aber ich würde mal darauf tippen, dass es wahrscheinlich eine kleine Gruppe von Leuten, die aus der progressiven Ecke sind, die halt immer noch irgendwie dran glauben oder so, so ähnlich wie bei der Piratenpartei halt auch. Ja. Also halt in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, obwohl das echt gemein ganz guter Push wäre, weil die ja auch ziemlich öffentlich hingegangen sind halt und gesagt haben, so, wir wollen mal was dran ändern an dem Staatskirchenrecht, wo es in Deutschland nicht viele Parteien gibt, die das machen. Und ja, auch so Sachen heiße Eisen angefasst haben wie Beschneidung, ne? Also die Partei der Humanisten hat damals auch ziemlich schnell schon gesagt, dass sie gegen Beschneidung sind. Aus religiösen Gründen, dass das eigentlich nicht erlaubt sein sollte. Und ja, wäre mal ganz gut, weil in den anderen Parteien, das muss ich leider auch aus Erfahrung sagen, es ist halt so ein heißes Eisen, dass es im Regelfall alles nicht angepackt wird. Und es dann halt auch immer wieder eine Fraktion von Leuten gibt, die halt in der Kirche drin sind und so und das alles unglaublich wichtig finden. Und da halt der Meinung sind, ja, dass halt sich da ja auch nichts dran ändern sollte. Und meistens sind das auch die Einzigen, die es wirklich interessiert. Viele andere sind halt so, denken dann, ja, ist ja eh alles irgendwie Larifari und kann ja jeder so, wie er will und läuft doch alles gut mit den Kirchen und so, gibt es doch keine Probleme, kann doch alles so sein und bla bla bla bla. Ja. Soweit der Ja. Humanismus-Rant. Auf jeden Fall ist der Mann hier natürlich auch beleidigt, bedroht und angepisst worden übers Internet. Also alles genau die Sachen, die die lieben Aktivisten immer ihren Gegnern vorwerfen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja, das war, glaube ich, von Price. Dann gucke ich mal, ob er uns dazu auch noch was hinterlassen hat. Ah ja. Sekunde, geht gleich los. Immer mehr Sex-Changers machen, operativ und mit Drogen und allem Möglichen. Und ja, die Zahlen sind natürlich etwas drastisch gestiegen in den letzten 8 Jahren. Das hängt natürlich zusammen mit der Berichterstattung, aber es hängt halt auch zusammen mit Aktivistengruppen. Ja, also von 97 in 2010 bis 2519. Innerhalb von 8 Jahren, das ist schon ein ziemlich rapider Anstieg. Und da wird das jetzt etwas besser untersucht, woran das liegen könnte. Ja, ein Trend ist halt, dass Mädels sagen, ja, es ist einfacher, ein Junge zu sein, ja, oder andere geben Bullying an, dass sie gebullied werden, weil sie zum Beispiel lesbische Affäre hatten oder eine Schuleaffäre und dann in der Schule gehänselt wurden. Ja, und was ich besonders bedenkenswert finde, sind die sogenannten Puberty-Blockers. Ja, also dass die Pubertät verhindert werden soll in Kindern. Das wird nämlich schon Kindern ab 10 Jahren gegeben. Ja, und was ich auch noch sehr bemerkenswert finde, ist, dass halt ja, bei 50% der Leute, die halt ja, diese Sachen anstreben, dass bei denen halt eine psychische Krankheit diagnostiziert wurde vorher. Und ja, ob diese psychische Krankheit halt mit dieser Gender-Sache, also Born in the Wrong Body, wirklich zusammenhängt, weiß ich nicht. Ja, es gibt halt immer mehr Aktivistengruppen, die halt den Leuten die Informationen zur Verfügung stellen, was es denn alles für Optionen gibt, wie man das machen kann. Und ja, hier sind mal ein paar Zahlen und jetzt wird das mal untersucht, ob das alles so gut läuft oder nicht. In England mal, nicht in Amerika. Ja, also eine Steigerung um 4000% ist schon echt krass, muss ich sagen. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also, das kann ja Ja. auch nicht, also das kann ja keine natürliche Steigerung sein, 4000%. Das muss ja damit zusammenhängen, dass irgendwie Ja, mit der Propaganda oder mit den Möglichkeiten, weiß ich nicht. Kann mir nicht vorstellen, dass diese 4000% vorher, also dass die Leute, die zu dieser Steigerung beigetragen haben, einfach vorher still waren und das nicht gemacht haben oder einfach darauf nicht reagiert haben, auf diesen Impuls oder so, sondern ich glaube eher, dass das so ein, dass es fast schon eine Modeerscheinung ist inzwischen. So, weiß nicht. Aber ich bin da natürlich kein Fachmann, aber 4000% sind halt schon irgendwie ganz schön viel. Auffällig, ja. Definitiv. Ja, und ich finde auch so Sachen wie das, was ich hier gerade gehighlightet habe, ne? Also, dass die Leute dann echt irgendwie auf den Gedanken kommen, dass es einfacher wäre, das moderne Leben zu meistern, wenn die Jungs werden. Also, Naja, ich woher meine, kommt das ist doch klar, wenn von du die diesem ganze ewigen Zeit erzählt Gerede, wirst. dass es eine Männerwelt ist und dass man sich da eh nicht durchsetzen kann und dass man eh nur assaultet und geschlagen wird oder was, ja, ne, wahrscheinlich daher, ja. Aber ist doch verrückt, also das ist doch absolut wahnsinnig, also. Ja, also zu glauben, dass es für Männer einfacher ist, dann müsste man doch einfach nur mal einen Blick auf die Selbstmordraten werfen, liebe Transgender Youths. Und da Ja, werdet ihr sehen, die es werden dann ist wahrscheinlich einfach, offensichtlich. die wollen dann wahrscheinlich Männer werden, aber ohne die toxische Maskulinität. Die brauchen sie dann nicht und deswegen sind sie dann davon auch nicht betroffen wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, kommt die nicht mit den Hormonen? Oder? Nö, ist ja nur Sozialisierung, ne? Kannst du doch, musst du halt nicht mitlernen, so. Okay. Gott, oh Ja. Gott. Krass auf jeden Fall. Ja, das wäre vielleicht ganz gut beim Humanismus eben gewesen. Das hat mich hier auch tierisch getriggert. Dieser Alibri-Verlag veröffentlicht teilweise ganz interessante Dinge. Ich habe hier auch so einige Bücher von denen rumstehen, aber dieses hier, ja, ist zwar auch interessant, aber nicht auf eine gute Art und Weise. Antifaschistische Pädagogik. Ein neues Buch, was dir raus hier, was bei denen erschienen ist. Und auf dem Cover hier drauf, ich weiß nicht, ob man, ja, das kann man wahrscheinlich sehen. Das ist hier eine Antifa-Fahne, die da drauf ist. Auf Und diesem unten ist Bogen. das gegen Nazis-Ding mit der Faust, die das Hakenkreuz zerschmettert. Also der Schulranzen von irgendeinem Lappen. Ja, wobei ich das mit Na. dem Hakenkreuz ja noch irgendwie verstehen kann. Da, also wüsste ich jetzt nicht, dass da jetzt direkt irgendwie eine bestimmte Fraktion von Leuten, die. Ja gut, es ist schon irgendwie ein Symbol für Gewalt natürlich, aber gegen eine Ideologie jetzt in diesem Fall und jetzt nicht gegen eine Person, Ja, könnte aber ich ich glaube, vielleicht noch dass du schon verstehen. halt. Ist wahrscheinlich vielleicht anders gemeint, ja, aber würde ich jetzt noch irgendwo, also würde ich mich jetzt noch nicht so drüber aufregen, jetzt per se, aber dieses Antifa-Symbol auf jeden Fall, also das ist ja dann schon halt eine Gruppe von Menschen, die da absolut der Meinung ist, sie wüssten genau irgendwie, wer die Bösen und wer die Guten sind und so und was man mit denen dann anstellen muss und so ein Kram. Wir sind ja in deren Fadenkreuz auch schon mal geraten und das kann mir kein Mensch erzählen, dass das Antifaschismus ist. Einfach so pauschal. Alles, was die machen, ist irgendwie Antifaschismus. Ja, da sind wir wieder bei dem üblichen Problem halt auch. Wer definiert denn, was Faschismus ist, ja. Faschisten sind oder wer Faschisten sind? Das ist ja das Idiotische, dass heute, du brauchst ja heute nur zu sagen, ach, ich bin nicht ganz einverstanden mit dieser ungeregelten Einwanderung und dich scheißt jemand an, dass du ein Faschist bist. Also grundsätzlich halte ich antifaschistische Pädagogik für eine wichtige Sache. Also man sollte schon über den Faschismus in den 30er, 40er Jahren und so aufklären und die Leute sollten wissen, was da passiert ist und sollten eigentlich auch dafür sorgen oder mit dem Wissen ausgestattet werden, dass sie dafür sorgen können, dass sich sowas nicht wiederholt. Allerdings wäre dann auch vielleicht ein Handbuch antistalinistische Pädagogik ergänzend eine gute Sache, damit halt man nicht vielleicht auch Ja. auf den Blödsinn reinfällt oder von einem ins andere oder wie wär's mit antiextremistischer Pädagogik? Das wäre doch eigentlich sinnvoll zu sagen, rechts, links, egal, alles führt am Ende in Blut und Elend. Ja, Ja, ich sehe auch jetzt gerade erst diese Tagline da unter dem Namen von dem Verlag Forum für Utopie und Skepsis. Ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Also, ich glaube, das ist hier eher Utopie mehr als Skepsis. Ein Da bisschen bin ich mehr skeptisch. Skepsis an dieser Utopie würde ich mir mal wünschen, auf jeden Fall, lieber Alibri Verlag. Ach ja, eine neue Broschüre der Amadeus-Antonis-Stiftung. Ist schon eine Weile her, dass wir das letzte Mal uns einen angeguckt haben, aber jetzt ist mal wieder eine da, die uns auf jeden Fall reingerieselt ist. Und hier geht es auch darum, dass man ja schon frühkindliche Pädagogik machen muss im Sinne der Amadeus-Antonis-Stiftung. Da schauen wir jetzt mal ein bisschen rein. Fachstelle Gender und Rechtsextremismus. Ja. Ist ja auch interessant, hier steht Amadeo-Antonio-Stiftung Niedersachsen. Haben die inzwischen schon bundesweite Gliederungen irgendwie gelegt oder was? Ach Krass. cool. Das war mir In auch nicht so bewusst. Hannover. Ja, dieses mitten in der Innenstadt, Otto-Brenner-Straße ist mitten in der Innenstadt von Hannover. Und das ist da, wo auch der Deutsche Gewerkschaftsbund ist, auch auf der Straße. Und wo wir gerade beim Thema waren, die Humanisten Niedersachsen sind auch auf der Otto-Brenner Straße. Aber ich hoffe mal nicht Nummer 1. Aber das könnte echt das Gewerkschaftshaus sein, Otto-Brenner Straße Ja, 1. aber wäre ja durchaus, also die Gewerkschaften machen ja solche Kooperationen. Bei uns war hier auch jahrelang im Gewerkschaftshaus war unten drin so eine linksradikale Partymeile und so. Okay. Also Ja, ist das jetzt könnte nicht echt so sein. Ich werde ungewöhnlich. das mal kurz mal nachgucken. Während Chris nachguckt, kann man ja schon mal sagen, also es geht hier drum, dass die Amadeo-Antonio-Stiftung der Meinung ist, dass praktisch die Grundlagen für Hass gegen Andersartige, sei das jetzt andere Ethnie oder andere Sexualität oder so, dass die bereits im Kindergarten gelegt wird und dass deswegen halt verstärkt in Zukunft auch im Kindergarten politische Arbeit geleistet werden muss, weil man kann die Saat des Antifaschismus schon im Kindergarten legen, ne? Was ich weiß, also ich weiß zwar nicht genau, was man den Kindern da Gedruckt im oder Osten wie auf Recyclingpapier. Ja, und ich habe jetzt was. nachgeschaut, also ich kann jetzt bestätigen, dass meine Vermutung tatsächlich wahr ist. Also die Otto-Brenner Straße 1 ist das Gewerkschaftshaus in Hannover. Ja, super. Ich meine, das ist doch auch so krank. Dann kann ich jetzt, wenn ich jetzt Gewerkschaftsmitglied bin, ob ich will oder nicht, unterstütze ich die Arbeit von Frau Kahane. Das kann doch eigentlich nicht sein, oder? Ja, das erklärt mir jetzt auf jeden Fall so einiges, weil also DGB Niedersachsen, das war ja auch dieses Ding mit dieser denunzieren Sie Nazis in Ihrer Firma Mappe da, wo hinterher keiner was mit zu tun haben wollte und so. Also die haben sich schon so einige Böcke geleistet. Oh ja, ich erinnere mich, stimmt. Ja, und in der Broschüre zum Einstieg gibt es erstmal ein Grußwort von unser Von aller Frau Giffey, ja. Franziska. Da gute Kindergartenbetreuung. Kindergartenbetreuung in Zeichen rechtspopulistischer Mobilisierung. Haben die Angst, dass die Rechtspopulisten vorbeikommen und sagen, na Kleiner, magst du mitmarschieren? Oder Na, liebe Kinder, habt ihr schon mal über Hitler was? nachgedacht? Der war eigentlich echt ganz cool und wir erzählen euch jetzt warum oder was? Ich meine, Fallanalyse und vielleicht gibt es da Handlungsempfehlung. so rechtsradikale Puppentheater oder so, weißt du, die unter Tarnung durchs Land fahren und in Kindergärten auftreten und das muss dann natürlich auch verhindert werden. Aber in Wirklichkeit kommen ja Fallbeilspiele. Was sie damit meinen mit der Gefährdung. Und zwar ist es unter anderem zum Beispiel die Freundin von dem Ralf Wohlleben, der in dem NSU-Prozess auch Angeklagter war und auch verurteilt wurde. Die war nämlich Mitarbeiterin in einer Kita und dann ist rausgekommen, dass sie vor dieser Zeit auch mal für die NPD gearbeitet hat, irgendwie in einem Kreisverband als kleines Licht. Und daraufhin hat die Frau ihren Job verloren. Und die Amadeo Antonio erzählt uns hier in der Broschüre, warum das richtig war. Weil man halt nicht ausschließen kann, dass diese Leute nicht professionell genug sind und dann den Kindern einen vom Hermann Göring erzählen. Ja. Und das finde ich bedenklich, um das mal milde auszudrücken. Weil früher war es immer so, was du in deinem Privatleben tust, geht deinen Arbeitgeber erstmal nichts an. Und wir entwickeln uns immer mehr in so eine Pranger-Richtung. Die mir nicht gefallen will. Kann die Amadeo Antonio gegen anschreiben, wie sie will. Ich halte das nicht für sinnvoll, jede private Äußerung eines Menschen irgendwie zu nehmen und sie dann auf seine. Ich meine, wenn jemand in der Kita ständig in brauner Uniform kommt und den Kindern morgens beibringt, irgendwie wie in Chemnitz zu grüßen, dann verstehe ich das vollkommen. Da hätte ich auch keinen Bock drauf, Ja, genauso wie absolut. ich. Also mir fällt dazu jetzt vor allen Dingen gerade ein, das sind die gleichen Leute, die sich ständig drüber aufregen, wenn einer die Kahane irgendwie auf ihre Stasi-Vergangenheit reduziert und so. Oder das überhaupt anspricht. Mit ihrem schönen Gefälligkeitsgutachten und so, wo sie sich mit rausgewieselt haben. Nach dem Motto, die hat ja niemandem geschadet, also Ruhe mit dem Kram. Ne? Das sind dieselben Leute, die aber anderen Leuten das nicht zugestehen wollen, dass sie sich ändern oder wie. Oder meinetwegen irgendeine Arbeit nachgehen, die mit ihrer Einstellung jetzt nichts zu tun hat. Also, ja. Ja, ist ein bisschen komisch. Also, auf jeden Fall. Perspektiven, das sind bestimmt auch diese unwissenschaftlichen Perspektiven, von denen wir gerade die Grünen haben reden hören, ne? Antirassistisches Handeln in der Handeln. frühkindlichen Bildung. Und natürlich Kinderrechte. Ganz wichtig. Kinderrechte, weil die haben ja sonst keine, weil wir wissen, alle Kinder sind keine Menschen. Dementsprechend gelten die Menschenrechte nicht für Kinder. Es gibt jetzt ja auch wieder gab jetzt auch bei der Diskussion über diese Broschüre auf Twitter Leute, die gesagt haben, wir brauchen die Kinderrechte ganz unbedingt im Grundgesetz. Grundgesetz, ja. Und Ja, auch steht da auch so. drin in diesem Bereich jetzt mit dem Kindeswohl und Kinderrechten. Natürlich, da wird so ein Interview mit so einem Typen und der meint halt so, ja, wir haben das zwar in Landesverfassungen drin, weil wir auch die Kinderrechtskonvention unterschrieben haben, aber nicht in der Bundesverfassung. Und das wäre ja schlimm, weil in Deutschland gibt es halt die Vorstellung, dass die Eltern das halt entscheiden, was im Sinne des Kindes ist, halt für das Kindeswohl. Und das wäre ja eine schlechte Vorstellung. Und dann werden da natürlich auch irgendwelche Beispiele jetzt genannt, wo die es halt ständig gibt, die es wahrscheinlich auch immer geben wird, also wo irgendwelche Eltern halt ihre Kinder halt schlecht behandeln, die verhungern lassen oder. Und so nach dem Motto, ja, da muss ja dann der Staat einschreiten und das sind ja quasi immer die Dinge, die deswegen angezogen werden. Das Problem bei der ganzen Sache ist natürlich nur, ich muss jetzt hier so eine Broschüre lesen, wo es irgendwie darum geht, was die Leute für Ansichten haben. Von so einer Amadeo Antonio Stiftung mit ganz klaren progressiven Ansichten, die ich auch nicht teile. Obwohl wir wahrscheinlich, wenn man sich jetzt darüber unterhalten würde, was irgendwie okay ist, so als Person, also wenn die mir jetzt ankommen würden mit, ja, hier Schwule sind doch okay und Transmenschen sind doch okay und so, dann würden wir uns da ja noch nicht mal drüber streiten. Es geht nur halt eben darum, dass die hier irgendwelche, ja, genau wissen, was man irgendwie politisch machen soll, was irgendwie die schlechten Leute sind und wie man reden muss über jedes Thema und so ein Kram, wo ich definitiv nicht auf deren Seite bin. Und das kann halt nicht angehen, dass die dann irgendwie sich noch aufschwingen, irgendwie zu sagen, so, ja, hier, jetzt müssen aber die Kinder das auch noch alles eingebeult kriegen und zwar gegen den Willen von ihren Eltern und so. Und dann auch irgendwie der Meinung sein, dass ja sonst die Welt irgendwie schlecht wird, obwohl wir hier in einer Welt leben, wo die Leute das nicht von klein auf in sich reingekloppt gekriegt haben. Und es ist nun mal nicht so, dass die meisten Leute irgendwie die NPD gut finden oder Schwule blöd finden oder meinen, dass transsexuelle Leute irgendwie gesteinigt gehören oder so ein Kram. Auch ohne so ein Zeug. Ohne irgendwelche komplette Bildung da, dass man es den Leuten von klein auf erzählt, als wäre es die reine Wahrheit oder so und man Also die letzte Wahrheit, wo man nichts anderes mehr wissen braucht oder so. Und dass man solche Und Sachen einfach nur hören und glauben muss und nicht irgendwie für sich selber darauf kommen. Das ist auch meistens auch kontraproduktiv. Also. ich meine mich zu erinnern, dass wir in Deutschland auch schon Staatsformen hatten, die versucht haben, das genauso durchzuziehen. Nämlich die Kinder indem man sie halt den Eltern ein Stück weit entfremdet und in extra für sie geschaffene Gemeinschaften steckt, heißen, ob die jetzt Hitlerjugend oder die jungen Pioniere hießen oder wie auch immer, dass man dort Kinder halt praktisch der politischen Doktrin entsprechend erzogen hat und sie sogar dazu aufgefordert hat, ihre Eltern zu melden, wenn die was sagen, was nicht der politischen Doktrin entspricht. Allein deswegen finde ich so einen Vorstoß von der Frau Kahane und ihrer Stiftung schon wieder höchst unappetitlich. Weil das war eigentlich mal so ein Merkmal, ein positives Merkmal Westdeutschlands zum Beispiel gegenüber Ostdeutschland, dass hier die Kinder nicht staatlich indoktriniert worden sind in dem Maße, in dem das im Osten passiert ist. Und natürlich ist es in Ordnung, irgendwie den Kindern die Grundsteine für Toleranz und dass sie halt eben nicht rassistisch denken, etc., ist es nett und gut, denen das vielleicht mitzugeben, aber man kann halt nicht hingehen und sagen, wir müssen uns praktisch hier gegen die Eltern positionieren. Und wenn jetzt Eltern hier kommen, die völkische Einstellungen haben, müssen wir praktisch die Kinder hier gegen impfen oder. Ja, ich glaube, das wird aber noch viel weiter gehen. Also ich glaube noch nicht mal, dass sie überhaupt diese Einstellung haben brauchen. Also, ich meine, wir lesen ja schon seit einer ganzen Weile diesen ganzen Dreck, den die Amadeo-Antonio-Stiftung da so raushaut und was sie da irgendwie meinen, wer jetzt irgendwie die bösen Leute sind oder so. Irgendwie Dorian der Übermensch oder irgendwelche Leute, die sagen, dass zu viele DJs irgendwie über ihrem Level auflegen. Das sind ja irgendwie schon die Leute, die nicht gehen, die unsere Gesellschaft kaputt machen. Und ja, also weiß der Teufel, was denn da in Zukunft irgendwie passiert, ne? Also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das noch viel schlimmer ist, als nur irgendwie jemanden, der irgendwie offen zeigt, dass er irgendwie ein NPD-Unterstützer ist oder so. Das würden die vielleicht gerne denken, dass man das denkt, dass das nur solche Sachen betrifft, aber. Ich glaube, da haben wir genug Indizien dafür, um anzunehmen, dass die Schwelle da wesentlich tiefer liegen wird bei solchen Organisationen wie der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ja, da gibt es ja auch eigentlich mein Lieblingszitat, so ich krieg's jetzt nicht 100% zusammen aus dieser Broschüre, aber es ist so, dass halt, wie war das, die Vater-Mutter-Kind-Familie praktisch, dass die anschlussfähig ist nach rechts. Ne? Dass Naja. also Die dieser Keimzelle des Glaube an, Faschismus, ja. ja, dass der Glaube an die Kernfamilie allein schon eine Keimzelle des Faschismus ist, weil wenn man seinen Kindern beibringt, dass das die normale Realität ist, dann schließt es ja die ganzen anderen Realitäten aus. Ja, oder Ja, stell dir mal vor, von du hast ein Kind, das seinen Vater mag. Das ist ja total Patriarchat. ja, stimmt, da muss man eigentlich dann sofort einschreiten. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob man den Vater einfach erschießen darf, aber wäre wahrscheinlich das Sinnvollste. Ja, aber allein schon zu behaupten, dass jemand, der eine ganz normale heterosexuelle Beziehung führt und aus der Kinder hervorgehen lässt, dass der anschlussfähig ist nach rechts. Das zeigt doch schon, wie irrsinnig die Leute inzwischen sind, Ja, die die sind in wahrscheinlich der diesen. Meinung, dass die Leute nicht anschlussfähig sind für ihren Kram, was durchaus stimmen könnte. Zumindest wenn die Leute merken, was sich da alles so hinter verbirgt, hinter dieser Fassade von, wir sind ja nur für das Gute und für Gleichberechtigung und so. Bei diesen jetzt. Also, und das ist ja Und sowieso, diese. ne, alles, was nicht bei denen ist, muss ja recht sein. Das haben wir ja auch schon immer wieder mitgekriegt. Also, man muss sich halt auch immer wieder im Klaren darüber sein, mit wie viel Geld diese Leute unterstützt werden und wie viel Einfluss die inzwischen schon haben. Und das sind nicht irgendwelche Spinner, die irgendwo am Rand rumkrebsen und irgendwie nur eine kleine Gruppe Leute erreichen, sondern diese Propagandabroschüre wird mit Steuergeldern jetzt wahrscheinlich an jeder Kita ausliegen für Ja, gut, die das weiß Leute, ich die jetzt da nicht, arbeiten. aber wo sie auf jeden Fall gelesen werden wird, das sind irgendwelche Ministerien auf Landesebene und überall, ne? Also das bestimmt bei den Entscheidungsträgern halt. Also da auf jeden Fall. Und wenn die Leute dann irgendwie der Meinung sind, dass man da was ändern muss, dass man irgendwelche neuen Standards dann da schaffen muss und so, dann brauchst du ja die Tagespflegeleute, die das wirklich jetzt machen, die brauchst du ja gar nicht mehr auf deine Seite dann kriegen, wenn du die Politik schon entsprechend so weit geändert hast. Oder Ja. an irgendwelche Kirchen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie da rangehen werden und denen das hinlegen und so und sagen, hier, guck doch mal, die ja sowieso jetzt gerade so ein bisschen auf dem politischen Weg mal wieder sind, dass sie sich irgendwie NGO-mäßig an sämtlichen Demonstrationen und so ein Kram irgendwie beteiligen müssen. Und gerade dieses gegen rechts, ne, da haben wir ja auch ganz oft Quellen hier bei uns sonntags, dass da Leute denen vorwerfen, dass sie sich mehr wie eine NGO verhalten als eigentlich wie eine Kirche. Ja, also ich glaube, bei solchen Akteuren, da würde das auch offene Türen einrennen. Unser Zuhörer Rainer Tentacle sagt halt auch, dass dieses Gute-Kita-Gesetz, was die Woche unter großem tosendem Applaus verabschiedet worden ist, dass die halt dieses Gesetz halt auch für solche Sachen die Türen öffnet. Ja, Also das würde ich mir, Franziska ist. müsste man sich nochmal angucken, auf jeden Fall. Also kann ich mir gut vorstellen, aber das war ja auch ganz lange so schleierhaft, was dieses gute Kita-Gesetz jetzt tatsächlich tut, ne? Also da hatten wir ja auch die Debatten im Bundestag geguckt, wo ja selbst von den anderen Parteien, die sonst Frau Giffey ganz prima finden, ihr vorgeworfen wurde, dass ihr gute Kita-Gesetz halt keiner gesehen hat. Es wird immer nur davon geredet, aber es wurde halt noch nicht in den Bundestag eingebracht und meistens ist das auch bis heute nicht passiert. Also das Kabinett hat sich irgendwie entschieden, dass das jetzt gemacht werden soll. Und ja, bin ich mal gespannt, was da dann im Endeffekt in so einem gute Kita-Gesetz tatsächlich drin ist. Frau Giffey hat natürlich jetzt nur hervorgehoben, dass man Geld in die Hand nimmt, um Dinge zu tun, was auch immer das dann wieder ist, ne? So ihre übliche Art und Weise. Ja, mal schauen. Vorurteilsbewusste Erziehung. Also. Ich finde auch allein diesen Namen, Gute-Kita-Gesetz, da könnte ich ausrasten. Das ist Gesetzestitel in einfacher Sprache, oder was ist das? Also, Naja, ist für eine gute gute. Kita, ne? Im Vergleich zu einer schlechten Ja, und Kita. Wenn du dann gibt dagegen es bist, bist demnächst du lieber irgendwie eine schlechte Kita oder was? das gute Kündigungsschutzgesetz oder das noch bessere Abgas, die noch besseren Abgasnormen oder was? Oh Gott, ey. Und Ja, bald gibt es dann natürlich. das gute Staatsbürgergesetz, wo dann drin steht, was du machst, damit du ein guter Staatsbürger bist. Und natürlich ist hier auch ein Abschnitt über eine jüdische Kita drin. Also klar kann man, ist natürlich überhaupt kein Ding, aber das ist hier nur drin, damit man Leute, die diese Broschüre scheiße finden, als Antisemiten brandmarken kann. Für sonst nichts. Das kann gut sein, ja. Außerdem würde mich auch mal interessieren, Empowerment und Diversität, also wie divers sind denn die Herrschaften dann da? Also wenn das eine konfessionsgebundene Kindertagesstätte ist, dann wird da ja wohl wahrscheinlich nicht viel Diversität herrschen. Es sei denn, wenn sie sagen jetzt irgendwie, ja, ein paar von denen sind aus Israel, ein paar von denen sind aus Russland oder so. Das vielleicht. Aber, Die werden sich auch sagen, wir würden auch muslimische Kinder aufnehmen, aber aus irgendeinem Grund melden die sich hier nicht an. ja, das wäre aber echt Alpha eigentlich. Da würde ich schon fast wieder applaudieren, wenn man denen das auch offen machen würde, so nach dem Motto hier. Ja, weitere Informationen, Hilfe und Beratung. Nein, danke, bitte keine Beratung. Aber ich würde sagen, wir scrollen das nochmal durch, vor allem die Quellen werde ich mir gleich nochmal angucken. Unsere Gesellschaft hat sich in den letzten Jahren zusehends polarisiert und deswegen unterstütze ich Franziska Giffey, diese hochproblematische, polarisierende, nicht gewählte politische Akteursgruppe. Ich bin Franziska Giffey. Ich mache Dinge. Ja. Wir haben viel Unterstützung Tja. für geflüchtete Menschen erlebt, ja, und auch eine Menge Unterstützung für Armutsmigranten, die hier uns nur ausnutzen wollen. Die gibt es nämlich auch. Ich glaube, bei dir in der Kita gab es nicht genug antirassistische Aufklärung, Chris. Ja, ich glaube auch. Also ich meine, wir können uns ja gerne darüber streiten, ob das ein großer, signifikanter Anteil ist oder wie groß die Anteile sind oder was auch immer. Aber worüber wir uns, glaube ich, nicht streiten können, ist, dass es diese Leute gibt. Aber sowas kommt hier ja auch nicht drin vor, weil das ist ja auch schon Rassismus. Deshalb unterstütze ich die Broschüre Ungleichwertigkeit und frühkindliche Pädagogik, bla bla bla. Was? Ich Die möchte, dass Kinder? diejenigen, die sich um Kinder kümmern, bestmögliche Unterstützung in ihrer tagtäglichen Arbeit erhalten. Denn sie, liebe Fachkräfte, leisten eine wichtige Arbeit. Oh Gott, ey. Jawohl, die Kinder von heute werden morgen unsere demokratische Gesellschaft tragen. Deshalb ist es wichtig, die frühkindliche Bildung demokratisch zu gestalten und an den Kinderrechten zu orientieren. Was soll denn das bedeuten, Bildung demokratisch gestalten? Dürfen dann die da alle mit abstimmen, was sie jetzt hören oder wie? Das wäre ja sogar noch ganz gut. Ich hätte nichts gegen, oder sollen die Eltern dann da abstimmen darüber, was in der Kita da irgendwie bringt? Finde ich auch gar nicht mal so doof. Kinder, wir Aber stimmen jetzt ab. Die Leute, die die kleine Raupe Nimmersatt lesen wollen, heben jetzt die Hand und dann die Leute, die Mein Kampf lesen. ja, die kleine Raupe Nimmersatt, das ist, glaube ich, auch ein guter Titel für so diverse NGOs, die es da gibt. Aber auf jeden Fall. Ja, und wenn dann die Kinder, die dann rumstampfen und rumbrüllen, weil sie nicht das bekommen haben, was sie wollten, weil sie überstimmt worden sind, zu denen geht die Franziska dann und sagt, ja, und weißt du, warum das so ist? Wegen der Demokratie. Und dann mögen die Kinder die Demokratie. Das ist ja schon ein schlauer Schachzug von der Franziskin. Wann kann ich schon zu früh damit anfangen? Frühprävention im Vorschulalter. Jawohl. Mehr davon. Komm, scroll weiter. Ja, die Kinder sollten Ausgangspunkt des pädagogischen Handelns sein. Fachkräfte kümmern sich um die Kinder und wir kümmern uns um die Kümmerer. Das hat sie auch schon mal Franziska! gesagt. Ja, aber ich meine. Das ist geil, dieses Framing, ne? So unsere ihre Ideologie ist jetzt plötzlich die Kinder. Ne? Und das, was sie sich irgendwie in den Kopf gesetzt haben, das ist im Interesse der Kinder. Aber gleichzeitig möchte man dann verhindern, dass das, was sich die Eltern in den Kopf gesetzt haben, irgendwie gemacht wird. Weil das kann es ja nicht sein. Geil. Kinder, nimm Macht! Geschildert neuen Herausforderungen. Frühprävention im Vorschulalter. Frühprävention. Demokratie und Vielfalt in der Kinderbetreuungs. Zwischen dem Familienministerium und freien Wohlfahrtspflege. Ja. Franziska, was machst du? Liebe Leserin mit Liebe Sternchen. Leser, Ja. Ja, heißt hier, es. ne? Die Gesellschaft ist polarisiert und so, ne? Und deswegen unterstütze ich diesen Bullshit. Also er muss den Bullshit unterstützen, weil er ist Mitglied im Stiftungsrat, irgend so ein Mist. Ja, ist ja nicht. Demokratie ist kein Kindergeburtstag mit einer Klammer um das K bei kein. Oh, voll lustig. Ja, aber er ist aber nicht der vom Verfassungsschutz, oder? Nee, ich glaube nicht der. Nee. Der vom Verfassungsschutz, der gesagt hat, der Verfassungsschutz müsste eigentlich abgeschafft werden. Oder wie war das? Nee. Nö, das finde ich ja noch nicht mal so schlimm, wenn das so jemand sagen würde. Ich meine, die wissen ja dann, wovon sie reden, aber ja, also so prinzipiell finde ich das auch interessant. Jetzt, da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht, jetzt mit dieser ganzen Maaßengeschichte und so. Wenn ich mir überlege, dass in Thüringen da irgendwie ein Verfassungsschutzpräsident in der Amadeo-Antonio-Stiftung da irgendwie einen Posten hat, Das ist vollkommen normal und okay und prima und unvoreingenommen oder was? Und irgendein Maaßen sagt irgendwas über so ein Video, was vollkommen offensichtlich ist, und das ist plötzlich Untragbarkeit, und da muss man sich doch absprechen, und da soll nie wieder ein öffentliches Amt bekleiden, wie der kleine Kevin gesagt hat. Also. Ja, der kleine Kevin entwickelt sich sowieso immer mehr zu einem. Ja, nee, ich darf es nicht sagen, weil sonst kriege ich Ärger. Der alte Rassist Maaßen hat übrigens eine japanische Frau. Finde ich auch lustig. Ja gut, das zählt ja nicht, Asiaten. Das haben wir ja mit Ebel auch schon häufiger zu hören bekommen. Dass da ja die Rechtspopulisten ganz besonders auf Asiaten stehen würden, angeblich. Rechtspopulistische Herausforderungen machen neue Gegenstrategien notwendig. Nee. Darüber hinaus gibt es nur mit der Ausbreitung von Rechtspopulismus jetzt hast du mich weggescrollt. Da war's. Mit der Ausbreitung von Rechtspopulismus, mit rassistischen Debatten um Flucht und Asyl. Ist rassistische Debatten um Flucht und Asyl, das, dieses Framing, ist Ja. echt großartig. Ja. Egal, wenn du den ungebremsten Zuzug in Deutschland kritisierst, bist du ein Rassist. Punkt. Ende aus. Super. Ja, aber die Polemisierung ist das Problem, und deswegen müssen wir die Ahmad-Johann-Antonio-Stiftung unterstützen, die so einen Krempel von sich gibt. Zusätzlich ragen neue Themen wie die Angst vor einer Indoktrination bzw. Frühsexualisierung unserer Kinder, also die Ablehnung von Sexualpädagogik und Bildung zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt oder eine befürchtete Islamisierung des Abendlandes in das Arbeitsfeld Kita hinein. Also wenn ich hier an meiner lokalen Kita vorbeigehe, dann sehe ich auf jeden Fall so einen Trend dazu, dass da eher Leute aus muslimischem Hintergrund so als Kunden unterwegs Ja, und sind. das sagen Aber die Leute das. aus der umfangreichen Beratungspraxis der Fachstelle Gender. Die sagen dir, dass das doof ist, dass die Leute sich über Genderkram aufregen, ja? Tja, so ist das halt. Hm. Das sind halt die Experten. So ein Zufall, ja. Ne? Aber es ist voll objektiv, da würde ich dringend öffentliches Geld reinschmeißen. Das hilft gegen die Polarisierung der Gesellschaft. Ich kann es Der aber nicht Umgang mit glauben, ey. menschenfeindlichen Argumentationen oder rassistischen, antisemitischen Blablabla rechtspopulistischer Akteurinnen im Kita-Alltag erfordert eine klare menschen- und kinderrechtsorientierte Haltung von Seiten aller in dem Arbeitsfeld Tätigen. Ja? Also, Haltung, ja. wie wäre es, wenn man da auch vielleicht so ein Erziehen mit Haltung, ja. Kraft durch Erziehung oder so? Wäre Ja, vielleicht hier ist ein jetzt Name für dieses das Programm. NSU-Beispiel, was du vorhin gebracht hast. Ja. Genau. Kita und feindliche Stimmung gegen Menschen auf der Flucht. Oh. Die Beschäftigung rechtsextremer FunktionärInnen oder von UnterstützerInnen, rechtsextremer RechtsterroristInnen als ErzieherInnen in Kitas ist nur die Spitze des Eisbergs. Wer kennt sie nicht? Ja, Ja, die das klang auf krassen jeden Fall. Nazi-Terroristen-Unterstützer, die in jeder Kita rumhängen. Das klang auf jeden Fall sehr unpolarisierend, was du da gerade gesagt hast. Und ja, ich meine, ich finde das immer so lustig, wie sie dann quasi meinen, dass das cool wäre, wenn sie quasi die negativen Sachen dann auch mit dem Sternchen versehen, so nach dem Motto, hier, guck, wir machen das nicht nur bei den Sachen, die wir gut finden. Auf der anderen Seite vergessen sie dann aber wieder, dass dieses dämliche Sternchen da dazu da sein soll, irgendwelche Transmenschen einzuschließen. Und ja, also ich glaube mal, die Transmenschen, die FunktionärInnen, Rechtsextremen und UnterstützerInnen von Rechtsextremen sind, werden sich, glaube ich, nicht groß dran stören, wenn ihr das scheiß Sternchen weglasst. Also. Sehr viel verbreiteter und virulenter sind rassistische, flüchtlings- und islamfeindliche Einstellungen und Äußerungen von Menschen, die nicht unbedingt rechtsextremen Szenen zugeordnet werden. Also, Ja, da geht's ne? schon los, ne? Da Normale geht's schon los. Menschen können auch Nazis sein, auch wenn die nicht rechtsextrem Ja. sind, sind die trotzdem Nazis, weil sie halt auch irgendwie keinen Bock auf Muslimisierung Ist haben. genau das, wovon wir gerade geredet haben, ne? Also, wie du dieses Beispiel gebracht hast, und ich meinte so, dass sie garantiert das noch viel, viel tiefer ansetzen, den ganzen Kram. Und da haben wir es ja schon. Und als Beispiel dient hier eine Geschichte, wo eine Kita einen männlichen syrischen Flüchtling nicht eingestellt hat, weil die Eltern Bedenken geäußert haben. Das ist natürlich so, kann es nicht gehen. Ja? Das wäre ja am Ende Demokratie, wenn die Eltern da mitentscheiden wollen, wer da arbeitet. Da muss die Amadeo-Antonio-Stiftung regelnd eingreifen. Und ich finde, an jeden Kindergarten gehört mindestens ein syrischer Syrer, Flüchtling. Ja. Und die Kirche hat sich natürlich auch sofort davon distanziert. In Niedersachsen. Ich sag's nur, Chris, Niedersachsen. ja. Wie etwa Als meine Kirche in 2015 Niedersachsen, men ja. mehr Menschen nach Deutschland flüchteten, gab es neben einer breiten Willkommenskultur Ja, die war echt einen breit, kann ich mich noch rasanten erinnern. Anstieg rassistischer und flüchtlingsfeindlicher Stimmungsmache. Ja. Das haben wir auch Leute, die sich die Berichterstattung in Deutschland objektiv angesehen haben, herausgefunden, dass die ganz schön breit war, diese Willkommenskultur. Also im Sinne übergewogen dem Ganzen und unter kompletten Ausblenden von, dass es irgendwelche Probleme damit geben könnte, auch eventuell. Und das ist auch so ein bisschen das Problem dabei, ne? Wenn man das alles nicht sehen will, die Schwierigkeiten, die es auch geben kann. Weil dann habt ihr nämlich hinterher wirklich das, was ihr die ganze Zeit, ne? Also man kann sich nicht zum einen Punkt darüber aufregen, dass irgendwelche Leute in Sippenhaft genommen werden und zum anderen Seite dann aber immer sagen, so, ja, die sind doch alles, ist doch alles eine Community hier, ne? Ist doch alles die Geflüchteten, sind doch alles die Migranten. Das solltet ihr euch auch mal abgewöhnen, liebe Leute. Das ist nämlich auch überhaupt nicht zielführend. Beispiel 3 geht es darum, dass es einen bundesweiten Vorlesetag gab und dass da am, dass diese Stiftung es gewagt hat, die das veranstaltet, auch Politiker der AfD aufgefordert hat, sich zu beteiligen. Die Ist haben es dann nicht, vom, also. die haben dann, die haben dann Deutschland schafft sich ab vorgelesen. Oder was? Ja, und vor allem die NPD hat man ausgeschlossen, weil das halt Nazis und was auch immer sind, ja, und das auch jeder weiß, aber bei der AfD wollte diese Stiftung Lesen den Schritt nicht vollziehen. Aber da hat sich glücklicherweise der Schriftstellerverband eingeschaltet und hat gesagt, ah, das ist ganz schlimm, weil die AfD sich gegen die bestehende kulturelle Vielfalt und Toleranz richtet. Nicht vereinbar mit den an Schulen und Kitas vertretenen und unserer Gesellschaft bereichernden Leitbildern. Das liest sich immer mehr wie Zeug aus der DDR. Es tut mir Ja, leid, dass ich das wieder DDR-Leben. sagen muss. Was haben die denn dann? Interessant wäre doch gewesen, was haben die vorgelesen, lieber an die Amadeo-Antonio-Stiftung? Aber so schlimm kann es nicht gewesen sein, sonst hättet ihr es hier sicher Ja gut, die thematisiert. durften ja wahrscheinlich nichts vorlesen, wenn sich Penn da eingeschaltet hat. Und es klang ja so, als wäre das dann doch nicht dazu gekommen. Aber ja. Ja, Wahrscheinlich Farm der Tiere oder so. Das ein Spielplatz gestaltet nach einem Motiv aus der Märchensammlung Tausend und eine Nacht ruft Menschen auf den Plan, die eine Islamisierung vermuten. Ja, kann schon sein. Ein Holzturm im Sandkasten erregt Anstoß, der oben einen Halbmond trägt. Ja, sage ich mal, das würde in Ländern, in denen es osmanische Besetzung gab, auch nicht fliegen. In Deutschland geht das halt, aber richtig finde ich das eigentlich auch nicht, wenn wir die Kreuze in den Schulen abhängen und dann in den Kitas Spielplätze mit Halbmonden bauen. Aber gut, natürlich ist der Widerstand gegen dieses Ding zutiefst rassistisch gewesen. Ich frage mich, was Muslime dazu sagen, wenn man hier so eine Moschee verballhornt. Aber gut, ja, müsste man die mal Eine fragen. imaginierte europäische Kultur finde ich auch gut. Eine imaginierte europäische Kultur, das ist so ein perfider Scheißdreck, Amadeo-Antonio-Stiftung. Aber das ist überhaupt nicht polarisierend, auf jeden Fall nicht. Also, ach, ich werde wahnsinnig. Ja. Mir fällt da gleich Frau Özuguz ein mit ihrem, über die Sprache hinaus gibt es keine deutsche Kultur. Ja, ist nur eingebildet, ja. Und vor allen Dingen die Sprache ist ja auch in Deutschland überall gleich, ne? Das ist ja auch. Nee, das kann ich überhaupt nicht. Also, da hat die Özug uns ja wohl ein Rad am Wandern. Hier ein hessisches Deutsch ist ja wohl ein ganz anderes als ein norddeutsches Deutsch oder bayerisch. Özuguts. Zuhören. Ne? Mal hingucken und nicht immer nur TRT oder so. Würden die muslimischen Leute in der Kita es hinnehmen, wenn man dann eine Holzkirche mit Kreuz auf dem Dach gebaut hätte, in dem ihre Kinder spielen? Nur mal so ein Das ist ja nicht aus Gedankenspiel. Tausend und einer Nacht dann. Ja, dann macht man halt mal an einem anderen Spielplatz, macht man halt mal Burgen und Mittelalter. Und da steht dann halt eine Kirche. Ja, und vor allem die Leute, die überall Hitler-Kram irgendwie sehen, in irgendwie Computerspielen, wo es keine weiblichen Charaktere gibt oder so, die irgendwelchen Leuten vorwerfen, dass irgendwas imaginär wäre, was sie irgendwie sich drüber aufregen oder so, finde ich auch geil. Und das fünfte Fallbeispiel, das hatten wir hier auch schon bei uns, nämlich die Broschüre von der Bildungsinitiative Queer Format. Murat spielt Prinzessin, Alex hat zwei Mütter und Sophie heißt jetzt Ben. Und die richtet sich ja gar nicht an Kinder, ihr Vollidioten, sondern an Fachkräfte, Teams und Einrichtungen der frühkindlichen Bildung. Ja, Ja? ist doch alles prima, ja. Ja, eben, also. Die Ideen Kinder und können zwar Hilfestellung. sowieso noch nicht lesen, also ist irgendwie auch klar, dass sich die Broschüre nicht an sie richtet, aber Amadeo Antonio muss hier das Offensichtliche nochmal aussprechen. Sie bietet Ideen und Hilfestellungen, wie die Einrichtungen sich mit den Vielfaltsdimensionen Geschlecht, Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung beschäftigen können. Vielfaltsdimensionen, ich glaube nicht mal, dass das ein Wort ist. Doch, doch, das ist alles aus Also, der fünften Dimension. alter Schwede. Geschlecht, Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung, ich weiß nicht. Was hat das in der Kita zu suchen? Die Kinder sind zwischen 3 und 6 Jahren alt. Muss der Murat halt Prinzessin spielen. Die Berliner CDU will die Verteilung der Broschüre stoppen, da Fragen der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt nicht in die Kindertagesstätten gehören. Die AfD bezeichnet sie als Sexbroschüre im fragwürdigen Trend zur Hypersexualisierung. Die Ja. Berliner CDU ist voll Nazi, lese ich aus dem Satz. Oder? Weiß nicht. Kindern Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt geschlechtlicher Identitäten und Lebensweisen zu vermitteln, ist Teil des Erziehungsauftrags. Punkt, Ende, aus. Das Erlernen einer demokratischen Haltung, zum Beispiel vermittelt durch die Methoden der Vielfaltspädagogik, ist zentral, um Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder sexueller Orientierung zu verhindern und um inter- oder transgeschlechtliche Kinder zu empowern. Seid ihr noch ganz klar im Kopf? Ihr klingt schon wieder wie die DDR. Ich werde es heute noch öfter sagen. Teil des Erziehungsauftrags der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands ist das. Ja. Ja, und außerdem Antifaschismus war ja auch was, was sich die DDR auf die Fahne geschrieben hat. Zudem ist für viele Kinder das Aufwachsen in Regenbogenfamilien gelebte Realität und sollte damit auch gelebte Re Normalität in der Kita sein. Rechtspopulistische Neurechte oder religiös-fundamentalistische Gruppen hetzen gegen die Vermittlung von Vielfalt mit diffamierenden Wörtern wie Genderismus, Genderwahn oder eben Frühsexualisierung. Gemeint ist eine angebliche Umerziehung unserer Kinder. Wie war das mit den 4000% mehr Female-to-Male-Transitions bei nicht pubertierenden Kindern eben in England? Es ist eine Ja. Umerziehung unserer Kinder, Ja, außerdem, ich die dann. meine, die wollt ihr doch haben. Die wollt ihr doch die frühkindliche Bildung. Das ist doch der Sinn von dieser ganzen Scheißbroschüre hier. Eure Gender-Abteilung da. Was soll denn der Scheiß? Ich meine, das ist doch total schizophren. Das tut einem echt Aber der Chris, Kopf weh. Gender-Themen sind eine wichtige Klammer im rechtspopulistischen Spektrum, eignen sich für emotionale Debatten, gerade mit Bezug auf Kinder. Aber ihr macht das hier gar nicht, ne? Nee, gar Ihr nicht. Das ist nutzt alles es nicht für hier, eine emotionale um der Debatte. Polarisierung entgegenzuwirken, diese Scheiße. sich für eine gemeinsame Haltung zu erarbeiten und auf entsprechende Vorwürfe, die nicht selten durch Elterninitiativen vorgebracht werden, fachlich professionell zu reagieren. Anstatt, wie es demokratisch wäre, zu sagen, wenn die Mehrheit der Eltern nicht will, dass über Poposex geredet wird, das dann auch zu lassen. Das wäre Demokratie, liebe Annetta Kahane-Stiftung. Mon. Und hier kommt auch wieder ein schöner Teil. Repräsentative Bevölkerungsstudien und Umfragen weisen auf den massiven Umfang an Vorurteilen und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in der sogenannten Mitte der Gesellschaft hin. Debatten um Hate Speech in den sozialen Medien zeigen, wie unverhohlen und offen gegen politische Gegner in DemokratInnen und sogenannte GutmenschenjournalistInnen, Geflüchtete, MuslimInnen oder FeministInnen gehetzt wird. Kritik ist Hetze, Amadeo Antonio, ne? So kann man natürlich auch hingehen. Das hat um die DDR mal wieder, ne? Und so. Da war auch alles faschistisch, was denen nicht gepasst hat. Und wenn jemand gesagt hat, bei euch werden die Leute nicht ausreichend mit Konsumgütern versorgt, dann war das Faschismus. Genau wie hier alles Hetze ist, was gegen die genannten Gruppen geht. Mann. Eine Normalisierung menschenfeindlicher Einstellungen fordern die pädagogischen Fachkräfte der Kitas heraus. Eltern bringen ihre unter Umständen menschenfeindlichen Positionen vehementer ein als noch vor wenigen Jahren und soziale Medien stellen dafür Resonanzräume dar und setzen Dynamiken in Gang, die aggressiv und unübersichtlich sind. Ja, einfach wahrscheinlich gab es bis vor wenigen Jahren euren Einfluss auf den Scheiß noch nicht, solche Broschüren wie das, was ihr eben da lamentiert habt, diesen Kram, das gab es vor wenigen Jahren noch nicht. Verbrieften Rechts der Teilhabe, was ihr denn auch nochmal irgendwie erfunden habt. Teilhabe von was? Von wem an was? Von den Kindern oder wie? An eurer frühkindlichen Bildung. Die Fachstelle Gender, bla bla bla und Rechtsextremismus berät und schult mit einem besonderen Fokus auf Gender bundesweit Zivilgesellschaft, Politik, Jugendarbeit, Bildungseinrichtungen und Medien im Umgang mit Rechtsextremismus, Rechtspopulismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Was hat das mit Gender zu tun? Kann es sein, dass ihr uns da gerade ein trojanisches Pferd irgendwo in die Stadt rollt? Nee, das ist sicher Nazi, wenn man das so... Ich bin dafür, dass die Abkürzung GMF demnächst für Geh mir fort steht. Ja, Geh mir fort. Welche Rolle spielt Geschlecht bei abwertenden Einstellungen und Äußerungen? Ja, alte weiße Männer, bäumt ihr euch noch mal auf wie Tiere vor dem Tod, wa? Oh Gott. Und vor allem instrumentalisiert. Ja, die Kinder, die instrumentalisieren immer alles. Klavier und Flöte oder was? Oder? Aber ihr instrumentalisiert überhaupt nichts. Fachstelle für GMF. Was ist das? WTF? Ihr habt das schon wieder falsch geschrieben. GMF FTW oder was? WTF GMF. Professor Dr. Esther Lehnert von der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin, das ist die Hochschule, die Gedichte von Wänden entfernt ist. Pädagogisches Handeln mit Kindern, Morgenkreis. Sie arbeiten als ErzieherInnen in einer Kita. Sie erleben im Morgenkreis, dass ein fünfjähriges Kind sich weigert, ein anderes Kind im Kreis anzufassen. Das Kind begründet, in Anführungsstrichen, dies mit der Aussage, ich mag keine Asylantenkinder. Ja, also ganz ehrlich, wenn man mich als Kind hätte zwingen wollen, irgendwen anzufassen, den ich nicht mag, dann hätte ich das auch nicht getan. Und ich finde, das ist das gute Recht eines Kindes, jemanden nicht anzufassen. Nee, wir brauchen Kinderrechte, damit jedes Kind jedes andere Kind anfassen muss. Ja, was ist, wenn wir den Kindern allen beibringen, dass Anfassen okay ist und dann sagt irgendwer, ja, fass mir doch mal an den, an den Asylantenkind. Ach. Und natürlich muss man dann Mit dem Kind, von dem die Diskriminierung ausgegangen ist, führen Sie zeitnah ein Einzelgespräch. In einem ersten Schritt fragen Sie nach den Gründen des Verhaltens und nach dem Verständnis des Wortes Asylantenkinder. Und dann nehmen Sie die Daten auf und melden die Eltern an die Fachstelle des Ministeriums für Staatssicherheit. Genau, dann belehren Sie das Kind. Die Amadeo Antonio Stiftung. Belehre Sie das Kind ausführlich über die Genfer Flüchtlingskonvention. Sowohl die Erziehungsberechtigten des betroffenen Kindes als auch die Erziehungsberechtigten des tätlichen Kindes tätlich sollten noch am selben Tag kurz über den Vorfall und ihre Art der Intervention informiert werden. Täter. Wow. Das Festschreiben von spezifischen Rollen Täter-Opfer gegenüber Kindern verhindert werden kann. Oben drüber schreibt man noch tätlich und hier unten soll das verhindert werden. Oh, geil. Hammer. Des Weiteren ist es in der Nachbearbeitung des Vorfalls unabdingbar, eine Auseinandersetzung mit dem Thema Flucht im Team sicherzustellen. Insbesondere für die Arbeit mit den Kindern unter der Perspektive Pädagogik der Vielfalt und Dämonologie-Pädagogik. Dämonenpädagogik, ja, so kommt mir das auch vor. Ja, und vor allen Dingen, ich glaube auch, wenn ihr wirklich so verfahren würdet mit den Kindern, dann wissen die schon ganz genau, wie sich das anfühlt, fliehen zu wollen. Also keine Angst, Leute. Das wird euch auf jeden Fall gelingen damit. Was ist, wenn das Asylantenkind nicht von Kartoffeln angefasst werden will? Hm. Dann ist das sein gutes Recht, nehme ich an, und ja, alles natürlich. Ist prima, oder? Das ist Empowering. Ich meine, hier, nein heißt nein. Ne? Ich meine, ja. Das sind doch die gleichen Leute, die sich immer so echauffieren, wenn Leute Ärger kriegen, weil sie ihren Lehrerinnen nicht die Hand geben wollen, oder? Weißt du, den Kartoffelkindern, denen läuft ja auch so Privileg aus den Poren und das klebt dann so. Ja, stimmt. Eklig. Dann müssen die anderen sich waschen und so. Das kann auch Schweineprivileg sein im schlimmsten Fall. Ja, genau. Ich meine, wenn du dann das nächste Mal die Richtung Mekka ausrichtest, schön getrennt von deiner Schwester und so, damit das auch alles rein ist. Dann Fall 2. In einer Kindertagesstätte fällt ein Kind dadurch auf, dass es Hakenkreuze und Runen zeichnet und dies auf Nachfrage rechtfertigt. Das gibt es bei uns zu Hause. Meine Eltern finden das gut. Meine Mama sagt, das Kreuz ist etwas Gutes. Gleichzeitig verweigert es, mit Kindern zu spielen, die eine dunklere Hautfarbe oder eine Beeinträchtigung haben. Zudem spielt es sehr gern Krieg. Das ist gegenüber anderen Kindern aggressiv und gewalttätig. Oh Gott. Das ist doch eigentlich Bullshit. Ich meine, das Letzte haben sie wahrscheinlich dann auch. Und da werden sie dann denken, so, ja, wenn das Kind sich gern rauft oder so, dann ist das natürlich, kommt es aus der Hakenkreuzfamilie, ja. Oder was? Warum ist eigentlich eine Hakenkreuzfamilie schlimmer als eine Regenbogenfamilie? Ich denke, es geht hier um Vielfalt. Kinder geraten in solchen Fällen in Loyalitätskonflikte. Sie lernen in der Kita etwas anderes als zu Hause. Kinder haben oft den Wunsch, ihre Eltern, die sie lieben, zu schützen und zu verteidigen. Solche Loyalitätskonflikte überfordern Kinder. Mhm. Ja, genau deswegen ist es eigentlich Elternsache zu erziehen und die Sache des Staates, die Wissensvermittlung sicherzustellen. Das heißt, das Kind lernt im Kindergarten, wie es sich die Schuhe bindet oder wie es mit Messer und Gabel isst oder so, aber halt nicht, wie es denken soll. Dafür haben wir irgendwie andere Regeln gehabt, offensichtlich. Wir empfehlen zeitnah, einen Gesprächstermin mit den Eltern zu vereinbaren. Hier ist es sinnvoll, offen nachzufragen, ob die Eltern wissen, dass ihr Kind Hakenkreuze malt oder wie sie sich das erklären. Ich weiß gar nicht, wie oft wird der Fall in Deutschland schon vorgekommen sein, dass Kinder Hakenkreuze gemalt haben? Oder wenn Kinder sagen, was weiß ich, die 18 ist meine Lieblingszahl. Oder so, keine Ahnung. Und das, was sie über nationalistische Symbole schreiben, das kann man auch über das Kopftuch schreiben, übrigens, liebe Leute. Das bedeutet ich auch, bin ich pflege, anders. Ich pflege einen bestimmten Lifestyle. Ja. Ich bin Teil einer Bewegung oder einer bestimmten Gruppe innerhalb dieser Bewegung. Merkwürdig. Bunte Haare zum Beispiel. Ach, ja, hier kommen jetzt die Kinder aus dem völkischen Elternhaus. In einer Kita fallen zwei Geschwister auf, die besonders zurückhaltend sind und wenig von zu Hause bzw. vom Wochenende erzählen. Sie verhalten sich im Morgenkreis zu Wochenbeginn schweigsam und passiv. Gleichzeitig gibt es keine sogenannten Disziplinprobleme. Diese Kinder scheinen besonders gut zu spuren. Außerdem sind traditionelle Geschlechterrollen in den Erziehungsstilen erkennbar. Das Mädchen trägt Kleider und Zöpfe. Es wird zu Oh Hause zu Gott. Haus- und Handarbeiten angeleitet. Der Oh Junge mein wird stark Gott. körperlich gefordert und gedrillt. Beide kommen häufig am Morgen in die Einrichtung, nachdem sie bereits einen 1,5 Kilometer Lauf absolviert haben. Das ist so jetzt Satire, oder nicht? Nun lädt Das ist das doch nicht Mädchen ernst mehrere andere Kinder gemeint. aus der Kita zum Kindergeburtstag ein. Einige Eltern, deren Kinder eingeladen sind, wissen um die Zugehörigkeit der Eltern in einer rechtsextremen Kameradschaft und machen sich Sorgen, was auf dem Kindergeburtstag passieren könnte. Gleichzeitig möchten sie ihren Kindern nicht so einfach die Teilnahme und damit die Möglichkeit zur Freundschaft mit dem Mädchen verbieten. Sie bitten die Erzieherinnen um Rat. Das ist doch Satire. Das meinen die doch nicht ernst. Ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Die Eltern entscheiden, wie sie ihre Kinder erziehen. Und wenn die möchten, dass ihre kleine Zöpfe und Kleider Ja, trägt. und vor allen Dingen, es gibt ja auch keine Mädchen, die gerne Kleider und Zöpfe tragen. Ja, weil die vorher von ihren Eltern dazu gedrillt Gezwungen worden worden sind, sind. ja. Und es gibt auch Die haben das in der keine HJ Jungs, so die die ganze gelernt. Zeit nur rumrennen. Also, ich habe mich letztens auch mit einem unterhalten, der sich darüber beschwert hat, dass ihr Sohn überhaupt nicht ruhig zu kriegen ist. Also, weil er immer Energie hat und immer überall hinrennen will und so. Und ja, es ist dann halt so. Also, die tun so, als wäre das alles nur von außen und als ob die da irgendwie dann. Die meinen dann irgendwie, dass es da Eltern gibt, die irgendwie ihre Kinder dann auch schon wie in der Kameradschaft da irgendwie halten oder was. Und das Mädchen wird wahrscheinlich schon darauf vorbereitet, dann für die Joy Division oder wie. Also, da fällt einem nichts mehr zu ein. Das ist so echt nicht normal. Und vor allen Dingen wieder, das Einzige, was mir dazu einfällt, ist dieser Spruch von der Giffey mit der Polarisierung. Das ist alles überhaupt nicht polarisierend hier. Mann, Mann, Mann. Hier ist auch Von Faschismus, ihrem Leute. Steuergeld. Ich möchte noch mal darauf Ja, hinweisen, wenn ihr euch von das ihrem anguckt, das ist ja Steuergeld. hier, das ist ja der reinste Faschismus. Also. Völkische Erziehungsstile sind in der Gegenwart wie bereits im Nationalsozialismus stark darauf ausgerichtet, Kinder zu Gehorsam und Unterordnung in einer völkischen Gemeinschaft zu erziehen. Ihr Ja, habt doch ein Rad ab. kein Mensch möchte, dass sein Kind auf einen hört. Ja. Das sind nur Rechtspopulisten, die das Meine wollen. Eltern sind beide 68er und die waren auch der Meinung, dass ich auf sie hören muss und mich gegenüber Älteren respektvoll verhalten soll, etc. pp. Das waren mal ganz normale Werte. Aber wenn man jetzt anfängt, solche Basics als Nazikram, oh Gott, es geht darum, ein richtiger Junge und ein richtiges Mädchen zu sein und um die Perspektive, dass aus Mädchen deutsche Mütter werden und aus Jungen politische Kämpfer. Das seht ihr alles an den Zöpfen und Ja. daran, dass die Kinder wohlerzogen sind. Ja. Ist alles Und politische überhaupt. Kämpfer. Und vor allen Dingen, das, was ihr haben wollt, das ist halt alles nichts mit politischem Kampf zu tun, ne? Gar nichts. Mann, Mann, Mann. Ein sinnvolles pädagogisches Angebot für Kinder generell, insbesondere aber für Kinder, die in autoritären, disziplinierenden Kontexten aufwachsen. Disziplinierende Kontexte. Das reicht also schon, wenn du von deinem Kind eine gewisse Einhaltung von Regeln und eine gewisse Disziplin erwartest. Nicht, dass denen das vielleicht im Erwachsenenleben irgendwie helfen könnte, wenn sie so grundlegende Dinge lernen, nämlich, dass man ab und zu mal auf die Leute hören muss und dass ab und zu Disziplin vielleicht eine gute Sache sein könnte. Stereotype jeglicher Art können unterlaufen werden, wenn zum Beispiel Toberäume nicht nur für Jungen und Kuschelecken, nicht nur für Mädchen gedacht werden. Ich habe 1991 Zivildienst in einem Kindergarten gemacht und da gab es keinen Unterschied dazwischen, wer in den Toberaum durfte und wer in die Kuschelecke durfte. Stellt euch das mal vor, Amadeo Wow. Antonio. und das Speiseangebot in der Einrichtung unterschiedlichen religiösen und kulturellen Ansprüchen gerecht wird und unterschiedliche ethnische Herkünfte sich auch im pädagogischen Material spiegeln. Ja, man kann natürlich jedem ausgedachten Kumpel im Himmel irgendwie noch die passende Speise hinstellen. Ist klar. Wie wär's denn, wenn wir Religion einfach komplett aus Kindergärten rauslassen und das Privatsache ist? Wie wär's damit? Und dann kann man ein vegetarisches und ein Fleischgericht anbieten und dann können sich die Kinder unter, je nachdem, ob das eine Schweinswurst ist oder ein Rindersteak, entscheiden, ob sie das essen oder nicht. Und ansonsten essen sie halt vegetarisch. Punkt. Oh. Oh Mann, ey. Kinder sind auch Menschen, das finde ich aber nett, Amadeo Antonio. Mhm. Aber sie haben besondere Bedürfnisse in Bezug auf ihre Förderung, ihren Schutz, ihre Mitbestimmung und ihre Entwicklung. Die Kinderrechte in der UN-Kinderrechtscharta liegen für zentrale Grundprinzipien zugrunde. Schutz vor Diskriminierung, Vorrang des Kindeswohls, das Recht jedes Kindes auf Leben, Überleben und Entwicklung sowie die Berücksichtigung der Meinung des Kindes. Körperliche Unversehrtheit wird hier aber irgendwie nicht gelebt in Deutschland. Man kann seinem kleinen Sohn ein Stück von der Vorhaut abschnippeln, ohne dass irgendwas passiert. Aber ja, das Mädchen trägt Zöpfe und Kleid, dann ist Martini am letzten. Das wurde ja auch so gerechtfertigt mit dieser Sache, dass das ja eigentlich dem Kind mehr schadet, wenn man es nicht tun würde, weil dann ist es ja so ausgegrenzt, wie der eine Heiniger von den Grünen damals im Bundestag behauptet hat. Und das hat man ja quasi mit dem Kindeswohl sozusagen begründet, dass das okay sein soll. In total wahnsinniger Art und Weise, weil ja dann die Eltern das quasi entscheiden für das Kind und die Religionsfreiheit, und das ist ja überhaupt so wichtig und tralala. Also, war total. Und dann kommen sie hier wieder auf diese dämlichen völkischen SiedlerInnen, die ja wirklich nur eine Mini-Minderheit sind und in irgendwelchen Landgütern da ihren rechten Traum leben. Und dann wo war's? Ja, dass halt die Kinder, dass man den Kindern da eine Alternative bieten muss und dass die Leute sich mit den Kindern praktisch auf diese Orte zurückziehen. Diese Rückzugsorte bieten ihnen auch die Chance, ihre Kinder mit weniger Einflüssen von außen zu erziehen. Verbrecher. Ich meine, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Kinder hätte, würde ich eventuell sogar wirklich auch in ein Land mit Homeschooling-Möglichkeit gehen, weil was hier in den Schulen inzwischen passiert, braucht kein Mensch. Kein Mensch. Wirklich nicht. Du lernst nichts Vernünftiges mehr. Es gibt keine Rechtschreibung, kann man machen, wie man will. Mathe kann man schätzen und all das. Aber wehe, du bist nicht auf Linie, was Diversität angeht. Mann, Mann, Mann. Kindeswohlgefährdung. Oh, yeah. Ja, das ist geil. Ne? Das ist nämlich genau dieses Ding. Hier sagen sie es ja. Das ist genau das, worüber man nur spekuliert hat, die Sachen, die es dazu gab, hier von der Birgit Keller und so, als dieses Thema aufgekommen ist mit dem Kindeswohl und den Kinderrechten. Da gab es halt diese Vermutung, dass es dann irgendwann heißt, mir gefällt die politische Einstellung von den Eltern nicht und das ist dann gegen das Kindeswohl. Und genau das steht jetzt hier drin. Naja, damit man den bösen Nazis die Kinder auch irgendwann wegnehmen kann. Ne? Ja, aber das wird halt wieder so ein Fall sein, wo das nicht so im Gesetz drin steht, aber die ganzen Leute, die dafür trommeln und es so haben wollen, die sagen das offen. So oh, hier steht's doch. Warte mal, man weiß aus der Arbeit mit Kindern, die in Familien aufwachsen, die sich in christlich-fundamentalistische Gruppierungen oder Sekten bewegen, auch nett, das zu vergleichen, um die kontraproduktive Wirkung, die eine gegen den Willen von Kindern durchgesetzte Herausnahme haben kann. Kinder versuchen, die ihnen zugewiesenen Pflegefamilien zu verlassen, ach was, ihnen zu entfliehen, ach was, und zu ihren Eltern zurückzukehren, ach was, auch wenn es sich dort um nachweisbare Zwangs- und Gewaltsituationen handelt. Unglaublich. Aufgabe demokratischer pädagogischer Institutionen sollte es sein, Kinder zu stärken und ihnen in diesem Fall einen alternativen Erfahrungsraum zu ihrem Elternhaus zu eröffnen. Aufgabe der HJ sollte... Ja, und ich gehe da vor allen Dingen noch mal einen Schritt weiter, weil jetzt haben sie es hier mit rechtsextrem geschrieben, aber ich möchte noch mal daran erinnern, dass sie ja diesen ganzen Gender-Kram in dem gleichen Zusammenhang sehen. Das haben wir ja gerade auch eben wieder gesehen mit den Zöpfen und dem Kleid und dem ganzen Zeug. Und das kann halt eben alles heißen, dass es dann in Zukunft so, ja, hier Zopf und Kleid und ja, dann ist das wohl hier Rechtsextremismus und so. Da müssen wir jetzt wohl was fürs Kindeswohl tun. Eine Kindeswohlgefährdung aufgrund rechtsextremistischer Erziehung kommt in Betracht, wenn es zu körperlichen Bestrafungen, seelischen Verletzungen oder anderen entwürdigenden Maßnahmen kommt. Das heißt aber auch, also, dass man vielleicht bei den Muslimen ein bisschen genauer hingucken muss, ne? Weil körperliche Bestrafung ist da auf jeden Fall in vielen Familien Teil der Erziehung. Seelische Verletzung kann es auch geben und entwürdigende Maßnahmen. Aber darauf zielt es sicherlich nicht hin ab, weil das wäre ja Nazi. Oh. Sie sind Erzieherin in einer Kindertageseinrichtung im ländlichen Raum. In der Elternvertretung engagiert sich eine Mutter, die mit ihrer Familie vor 1,5 Jahren in den Ort gezogen ist. Sie hat sich dafür eingesetzt, dass der Spielplatz im Ort, so lange zerstört und kaum benutzbar, von den Eltern in einer Gemeinschaftsaktion repariert und wiederhergestellt wird. Sie hat mittlerweile viele FreundInnen im Ort. Auf der Elternversammlung wirft sie die Frage auf, ob die Gruppenräume nicht mal gemalert und in diesem Zusammenhang neue Bilder aufgehängt werden sollten. Sie würde gern Fotos aufhängen, auf denen unsere Kinder zu sehen seien. Solche Kinder, wie auf den jetzigen Bildern zu sehen sind, haben wir doch hier eh nicht, sagt sie. Viele Eltern finden das nachvollziehbar, auch ihre Kollegen. Oh Gott. Das ist doch echt nicht wahr. Das ist doch schon wieder so ein Satire-Blog, oder nicht? Weil da kann ich mich ehrlich, das kann ich mir auch vorstellen, dass das ich sein könnte. So. Also jetzt zwar nicht von diesem ganzen sich hierum kümmern und darum kümmern Kram und so unbedingt, aber auf jeden Fall mit diesem, weil ich denke mir das auch ständig, mit dieser ganzen auf dem Reißbrett erzeugten Vielfaltscheiße, dass es doch im Endeffekt vollkommen egal ist, wenn man irgendwelche Leute kennenlernt, die von woanders herkommen und dann nur weil man jetzt nicht ständig bombardiert wurde mit irgendwelchen Bildern, wo man vorher geguckt hat, okay, wir brauchen jetzt noch einen von der Sorte und dann noch einen von der Sorte und noch einen von der Sorte, heißt das doch nicht, dass man solche Menschen, wenn sie einem wirklich begegnen, nicht als Individuen wahrnimmt. Die Aussage, Bilder mit unseren Kindern aufhängen zu wollen, kann zunächst völlig unproblematisch sein. Wenn jedoch über andere Kinder, die wir hier eh nicht haben, gesprochen wird, ist es notwendig, hellhörig zu werden und nachzufragen. Wie inklusiv ist die Bezeichnung unsere Kinder gemeint? Sind also alle Kinder einbezogen oder werden Kinder ausgeschlossen, die bestimmten Vorstellungen nicht entsprechen? Letzteres ist hier der Fall. In einem fiktiven Fall wissen die ganz genau, dass der Fall, Ja, stell dir mal vor, es wäre ein echter Fall. Das wäre überhaupt gar kein Fall. Das wäre eine Person, der einfach was auffällt, die sich wahrscheinlich auch irgendwie einer drüber lacht, dass sie, also ich fände es lächerlich, wenn ich sowas sehen würde. Solche Bilder, wo irgendwie wo sich so ein richtiger Rassist, nämlich wie diese Leute, sich vorher irgendwie überlegt hat, so, okay, wir brauchen noch einen von der Sorte und einen von der Sorte und noch einen von der Sorte, weil das ja nicht einfach nur irgendwie Bilder sind, sondern das muss ja alles politisch sein und richtig sein und so weiter und so fort. Und deswegen wird das irgendwie am Reißbrett da irgendwie konzipiert. Da würde ich auch nur drüber lachen, wenn ich das irgendwo sehen würde. Das heißt doch nicht, dass die irgendwie, dass die rechts ist dann, wenn die sich daran stört. Also hier wird wohl, hier wird suggeriert, dass das wohl wirklich ein echter Fall ist, auch wenn in der Falldarstellung nicht beschrieben, so ging es der Mutter auf dem Elternabend darum, Bilder auszutauschen, auf denen Kinder of Color und Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen abgebildet waren. Im Zuge unserer Beratungsarbeit, der Kollege in dieser Kita-Einrichtung und unserer Recherche vor Ort wurde deutlich, es handelt sich bei der betreffenden Mutter um eine rechtsextreme Aktivistin. Aha. Sie beteiligte sich regelmäßig an rechtsextremen Aufmärschen und war in der Ortsgruppe des Rings Nationaler Frauen. Ja, ich glaube euch kein Wort, Leute. Tut mir leid. Ich glaube Ihnen auch kein Wort. Schon auch so dieses, wie sie das aufgebaut haben. Ja, am Anfang hat sie sich für gute Sachen engagiert und so und hat sich da eingeschlichen und hat praktisch dann irgendwie den Laden übernommen und so. Du sagst, hier, ich bin auch für Open Source Software. Und dann hat sie plötzlich gesagt, ich brauche einen Code of Conduct. Gleichzeitig möchten wir an dieser Stelle festhalten, sozial engagiertes, freundliches und gegebenenfalls sympathisches Auftreten der Frauen erschwert es, deutlich wahrzunehmen, dass es sich um rechtsextreme Aktivistinnen handelt, beziehungsweise handeln kann. Oh Gott. Von der Verdacht, wenn du den Gruppenraum streichen willst, dann sollten die Leute nachgucken, ob du kein Nazi bist. Da muss ich einfach mal so eine Abwägung, ne, so eine Interessensabwägung jetzt was zu machen. Stell dir mal vor, das ist echt die Welt, die diese Leute haben wollen. Die wollen wirklich, dass du dir, wenn du jemanden triffst, der nett zu dir ist, der Sachen macht für die ganzen Leute, für deine Gruppe, in der du dich bewegst, dass du dir dann so denkst, und vor allen Dingen, jetzt überleg dir nochmal, sie wäre damit durchgekommen, was dann passiert wäre. Man kann es sich gar nicht ausmalen. Sie hätten Bilder aufgehängt. Sie hätten tatsächlich auf Bilder aufgehängt. Mädchen mit Zöpfen und Kleidern gewesen, Chris. Ja, stell dir das doch mal vor. Der diabolische Scheiß-Packkram, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Wann machen die Marvel-Leute endlich mal solche Filme hier? Das Tor und so, sich da mal mit beschäftigen, wenn die Leute Bilder aufhängen. Weil, alter Schwede, wenn die ihre Bilder aufhängen, ne, dann wäre es vorbei gewesen. Tschüss, Demokratie. Also, hallo? Oh Gott. Und alles von einer Frau, die selber schon Leute denunziert hat. Unglaublich. In der konkreten Praxis war es wichtig, dass die Kollegin, die auf dem Elternabend ein ungutes Gefühl hatte, die es ernst genommen und sich die Beratung bei Expertin gesucht hat. Es war wichtig, dass bei der Kombinatssitzung die Genossin, die ein schlechtes Gefühl hatte, sich an den Mitarbeiter des MFS gewandt hat, der das Ganze dann geregelt hat. Schon klar. Eine klare Position gegen rechts seitens der Einrichtung kann andere Eltern ermutigen, sich dagegen zu stellen. Ein Verschweigen des Problems aus Angst und Unsicherheit ist zu kritisieren und nicht hilfreich. Also Polarisierung, ne? Haben wir nichts mit zu tun, aber niemals. Auf der Elternversammlung wird angekündigt, dass im nächsten Quartal geflüchtete Kinder aufgenommen werden. Eine Mutter macht sich Sorgen um die Qualität der Bildung für ihre Tochter. Man wisse ja, wie sehr das Niveau sinke in diesen Multikulti-Einrichtungen, nicht zuletzt aufgrund der Sprachprobleme. Auf Ende der Sitzung gibt es ja eine Liste herum, auf der Unterschriften gegen die Aufnahme von geflüchteten Kindern gesammelt werden. Klingt sehr demokratisch für mich. Wollte ich gerade sagen, klingt nach Demokratie, ne? Und wenn es dann mehr sind, dann muss man darüber sprechen und den Leuten vielleicht auch klar machen, dass man Leute nicht einfach ausgrenzen kann oder so. Aber das gleich wieder in die Nazi-Ecke stellen, ist natürlich einfacher. So sollten alle Kinder und somit auch geflüchtete Kinder einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz haben. Ja. Gute Kita, meine Damen und Herren. Die gute Kita. Migrationspädagogik. Oh. Die besorgte Mutter. Ein Junge lässt sich von ihnen die Fingernägel lackieren. Am nächsten Tag sucht dessen Mutter vehement ein Gespräch. Sie fragt, was das soll und erklärt, dies habe einen schlechten Einfluss auf ihr Kind. Kinder sollten heutzutage nicht noch zusätzlich verunsichert werden. Jungen seien Jungen, Mädchen seien Mädchen und sie möchte, dass ihr Junge später mal ein richtiger Mann wird. Sie als Erzieherin erklären, dass in ihrer Kita geschlechtliche Vielfalt und Toleranz begrüßt werden, Kinder sich ausprobieren können und dafür auch unterschiedliche Materialien zum Lesen und Spielen ausliegen, unter anderem zum Schminken und Kostümieren. Okay. Weil das sind die gleichen Arschgeigen, die immer behaupten, dass Schminken sei eine Idee des Patriarchats, wo Frauen dazu gezwungen werden, sich patriarchatsgerecht aufzustylen, aber da jetzt nicht, ne? Die Mutter lehnt das lautstark ab. Es fallen Worte wie Frühsexualisierung. Hier sollten wohl Kinder mit dem Gender-Quatsch indoktriniert werden. Sie erziehe ihre Kinder selbst. Ja. Word. Offenbar ist das ja auch so, weil ich meine, das liegt ja da aus, oder? Habe ich das jetzt falsch verstanden? Die Annahme, Jungen würden sich nicht die Fingernägel lackieren, verweist auf geschlechtsspezifische gesellschaftliche Zuschreibungen. Aus Perspektive von Kinderrechten, des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und weiteren fachlichen Einschätzungen werden mit Geschlechtsstereotypen Interventionen Bedürfnisse und Bedarfe des einzelnen Kindes nicht angemessen wahrgenommen. Ja, also es ist ein Kinderrecht, sich die Fingernägel zu lackieren. Ja, oder von den Leuten da hingestupst zu werden, indem sie irgendwelchen Krempel da auslegen. Also unterschiedliche Materialien. Jenseits dessen sind rechtsextreme Positionen in hohem Maße anschlussfähig an die sogenannte Mitte der Gesellschaft. Anders gesagt, so finden sich beispielsweise sexistische Aussagen, stereotype Geschlechtervorstellungen, binäre und traditionelle Vorstellungen von Junge und Mädchen sein, Männlichkeit und Weiblichkeit, in vielen Milieus. Sie sind sofern anschlussfähig, beziehungsweise haben sie eine Brückenfunktion einer rechtsextremen Ideologie. Also, wenn ihr an Biologie glaubt, seid ihr morgen ein Nazi, liebe Zuhörer. Seid vorsichtig. Bildet Widerstandsgruppen gegen Nazi-Ideologie wie Biologie oder Naturwissenschaft allgemein. Werde Mitglied bei den Grünen BS. Die Pädagogik der vielfältigen Lebensweisen. Kinder wachsen heute in einer von Vielfalt geprägten Gesellschaft auf. Die Auseinandersetzung mit Unterschieden und Gemeinsamkeiten von Menschen ist die Beschäftigung mit Strategien von Antidiskriminierung und Solidarität. Oh Gott. Oh Mann, das sind Kinder! 3 bis 6 Jahre alte Kinder. Es gibt nicht die eine Bilderbuchfamilie, wie wir sie noch immer in den meisten Kinderbüchern vorfinden. Die gibt es nicht! Und wenn du in so einer aufgewachsen bist, dann bist du wahrscheinlich auch so Nazi. Oh Gott. Die tun wirklich so, als wäre diese ganze Regenbogen-Patchwork-Scheiße, als wäre das normal. Und eine Familie mit Eltern und Kind ist nicht normal. Mann, oh Mann. Ja, vor allen Dingen es geht eigentlich gegen das Kindeswohl im Endeffekt. Also in einer normalen Familie aufzuwachsen mit Mutter und Vater ist eigentlich schon potenziell kinderswohlgefährdend. Ich bin für Zwangsscheidungen. Ja, dass die, wenn die zu lange verheiratet sind und zu glücklich miteinander sind, Zwangsscheidungen, damit das Kind halt auch beschädigt wird. Ja, ein Kind hat ein Recht darauf, durch eine Scheidung beschädigt zu werden. Ja, damit kann der Rechtspopulismus dann endlich nicht mehr Wurzel fassen. Ja. Hilfreich ist die Grundannahme, dass die allermeisten Kinder ihre Eltern, allermeisten Eltern ihre Kinder lieben und sie fördern und unterstützen. Die Wortwahl der Mutter, Genderquatsch, Frühsexualisierung, richtiger Mann, gibt Grund zu der Annahme, dass diese sich im Kontext neurechter oder fundamentalistischer Ideologien verortet oder bewegt. Oder dass sie einfach irgendwie ihre Murmeln im Schädel noch beisammen hat und sich nicht komplett irgendwie von diesem Blabla hat verwirren lassen. Mann, Annetta. Ja, aber dieses Blabla ist auf jeden Fall offizielle Linie jetzt, ne? Also zumindest von unserem Familienministerium. Und das kann mir auch keiner erzählen, dass das Quatsch ist oder so. Oder von wegen in Deutschland sind die SJWs. Ja, wir haben die fucking Ministerin, die in dieser Kackbroschüre hier das Grußwort gibt. Also erzählt mir noch nichts. Läuft's. Ja, ich mache ein bisschen schneller hier. Hier geht's dann um eine Kollegin, die sagt, wenn hier Flüchtlinge in die Einrichtung kommen, kündige ich oder werde schwanger. Ja, auch sowas, was wahrscheinlich, denke ich, bei der sozialen Orientierung von den meisten Kita-Mitarbeitern auf jeden Fall passieren wird. Definitiv. Achso, das ist falsch, wenn die Leute in der rechtsextremen Szene aktiv sind. Ja, die müssen bei der linksextremen Szene aktiv sein. Als wenn das nicht sowieso schon so wäre, habe ich ja gerade gesagt, dass in Kitas eher linke Leute arbeiten und weniger die rechten Leute. Aber gut. Also der Laden, wo ich damals Zivildienst gemacht habe, der war so stramm links. Stramm linker geht's gar nicht mehr. Flüchtlingsfeindliche Postings. Privatsache, liebe Amadeo-Antonio-Stiftung. Privatsache. Solange die Frau, die nicht ausdruckt und in der Kita an die Pinnwand macht. Privatsache. Oh Gott. Sensible und bewusste Sprache. Kinder erfahren täglich, auch in der Kita, was als normal gilt. Ja. Was für Kinderbücher liegen in der Kita aufs? Gibt es nur weiße, kursiv gesetzt, Protagonistinnen darin? Wer wird als normal bzw. von der Norm abweichend dargestellt? Welche Figuren, Mädchen oder Jungen, sind handlungsfähig? Welche sind passiv? Haben schwarze Kinder in den Büchern eine Sonderrolle oder haben sie Rollen, die weiße Kinder auch haben können? Die intersektionale Kinderbuchliste, die Initiative iPad. Enthält Bücher, die gegen Ausschlüsse, Diskriminierung, Unter- oder Fehlrepräsentation wirken. Wirken! Ihr seid doch alle irgendwie religiös, oder? Ja, gibt es nur Gibt es. weiße Puppen? Gibt es nur fucking weiße Puppen? Gibt es nur Das weiße verstärkt Puppen in deiner Kita? Oh mein Gott, oh mein Gott. die Wahrnehmung, dass Weißsein die Norm ist und Schwarzsein beziehungsweise Ja, und eine off-color. Puppe sein, die Norm ist. Ja. Oh Gott. Die Fachstelle Kinderwelten für vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung hatte mit Persona-Dolls Puppen entwickelt, die für Kinder unterschiedlicher Herkunft und Familienkultur stehen. Diese Puppen werden von der Fachstelle in Zusammenhang mit Fortbildungen angeboten, bei denen in Grundlagen und Methodik einer vorurteilsbewussten Arbeit mit Kindern eingeführt wird. Werden Spiele wie Wer hat Angst vorm schwarzen Mann oder Schwarzer Peter gespielt? Das ist problematisch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist mit dem Plumpsack? Das ist doch Fettshaming. Oh Gott, ey. Jetzt haben sie auch zertifizierte diverse Puppen hier im Angebot. Ist das ein Registered? Ist das Demokratieförderung. Registered Trademark hier? Bei den. Demokratieförderung bedeutet grundlegend eine Beförderung von Geschlechtergerechtigkeit. Nein! Fuck you! Nein! Bedeutet es nicht. Demokratie bedeutet Herrschaft des Volkes. Das bedeutet nicht Geschlechtergerechtigkeit. Lernt lesen, Amadeo Antonio Stiftung. Registered, meine Damen und Herren. Mann. Kauft nicht beim Kapitalisten. Sag ich da nur. Arbeit mit rechten Eltern. Aber macht euch das nicht auch rechts? Ja, hier guck mal, ich kann die Vielfalt förmlich riechen. Wo ist die gelbe Und Puppe? vor Wo allen ist die Dingen, Puppe mit Kopftuch? Wo ist die rote Puppe? Wo ist die Marsianerin? warum sind das da Warnhinweise bei dem weißen Kind? Ja, will man da jetzt irgendwie darauf hinweisen, dass es, man sich da in Acht nehmen muss oder was? Das ist aber hier, das ist aber Krass. problematisch. Ah ja, eine Hausordnung einführt, sehr gut. Und da kann man nämlich die Leute, die dann sagen, nee, es gibt nur zwei Geschlechter, einfach rauswerfen, wenn man so eine Hausordnung hat. Super. Ja, jetzt kommen noch Interviews und dieser Artikel über die jüdische Kita, aber also so der Fachteil ist sozusagen durch. Und ich denke, wir hängen da auch schon lang genug dran. Ja, ich wollte nochmal durch die Quellen kurz durchgucken. Wir waren am Ende. Oh, guck mal, ganz diverse Wachsmalstifte. Das ist das Kindeswohlzeug, das kann ich euch auf jeden Fall noch empfehlen, euch das gleich nochmal durchzulesen. Einfach nur nochmal, um dem Ganzen ein bisschen Rundung zu geben. Da hatte ich ja vorhin auch schon kurz draus Boah, ist das zitiert. nicht eine White Supremacy-Geste, die die Kinder da machen? Oder ist es der ISIS-Daumen? Ich weiß es nicht. Das ist Demokratie. Genau. Und warum sind da so viele weiße Kinder auf dem Bild? Ja, unsere Kinder sind halt so. Obwohl, nee, hier ist doch ein Schwarzer. Chris, sag doch sowas nicht. Die sind noch gar nicht im Rollstuhl. Wir müssen unbedingt einem Kind die Beine brechen, damit es diverser wird. Fürs Kindeswohl, Leute. Beine brechen. Die Erde. Das sieht sehr naturwissenschaftlich aus. Ich hoffe doch in diesem Buch, die Erde steht auch drin, dass alles von Gold gemacht wurde. Und ich hoffe, das ist ein Junge, der die Fingernägel lackiert hat. Das sowieso, selbstredend. Wertschätzung, Positionierung. Ah, nee. Ja, und die jüdische Kita. In Hannover, okay. Das Profil der Kita Tamar ist eindeutig jüdisch. Die jüdischen Kinder erfahren das Judentum als selbstverständlichen Bestandteil ihres Lebens. Sie haben die Möglichkeit, das Judentum für sich zu entdecken, auszuleben und einen eigenen Zugang zu finden, um in ihrer religiösen und kulturellen Identität gestärkt zu werden. Für nichtjüdische Kinder ist es ein Ort, wo sie persönliche Erfahrungen mit einer für sie anderen Religion und Kultur erfahren können. Das Profil der Kita Deutschland ist eindeutig deutsch. Die deutschen Kinder erfahren das Deutschsein als selbstverständlichen Bestandteil ihres Lebens. Sie haben die Möglichkeit, das Deutschsein für sich zu entdecken, auszuleben und einen eigenen Zugang zu finden, um in ihrer religiösen und nationalen und kulturellen Identität gestärkt zu werden. Für nicht-deutsche Kinder ist es ein Ort, wo sie persönliche Erfahrungen mit einer für sie anderen Nationalität und Kultur erfahren können, um ihre internationalen und interkulturellen Kompetenzen weiter auszubauen und sich für Vielfalt sensibilisieren zu können. Ja, könnte man auch so sagen, ja. Ja, eben, mir ging da jetzt eher durch den Kopf irgendwelche christlichen Einrichtungen, wenn die da jetzt irgendwie sagen würden, so, bei uns gibt es keine Genderpädagogik, dann würden sie im Quadrat springen, die Leute. Die Kita Tamar hat einen Debattierclub eingeführt. Also irgendwo, kannst du mal hochscrollen, ein Debattierclub für 3- bis 6-Jährige. Dem Garten. Hoch, runter, wo meinst du? Wo war denn das? Oh, das ist immer so verwirrend hier. Debattierclub, ich find's nicht. Da, in dem einmal wöchentlich die Kinder diskutieren, lernen, Argumente auszutauschen, Kompromisse einzugehen, sich zu positionieren und sich zu behaupten. Naja, ich meine, okay, grundsätzlich ist das ja nicht falsch, aber sowas ein Debattierclub zu nennen bei 3- bis 6-Jährigen, okay. Ja. Vielleicht sind die Leute, die in Kitas arbeiten, selber auch so ein bisschen. Oh. Das ist auch interessant. Ihnen wird der jüdische Grundgedanke näher gebracht, Doppelpunkt. Jeder Mensch ist für sein eigenes Handeln selbst verantwortlich. Also es kommt mir ehrlich gesagt nicht so vor bei euch, liebe Leute. Also ich meine jetzt nicht bei Juden, sondern bei euch Amadeo und Wohnen Stiftung. Dass das euer... Ja, wenn das Rechte sind, dann sind die vielleicht da selber für verantwortlich, ja. Aber alle anderen Leute sind ja nur Opfer von, keine Ahnung, von Medichlorianern. Oder von der Luft oder von Rechten oder von Geschlechterstereotypen oder. Ja, auch das Lernen einer Diskussionskultur. Wie soll denn das entstehen, wenn alles nach Amadeo Antonio glatt gebügelt ist in der Kita? Wie soll ich denn diskutieren, wenn vorher klar ist, dass da am Ende nur Vielfalt rauskommen darf? Das ist echt eine gute Frage. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Dass sie das jetzt so vorziehen hier irgendwie als positives Beispiel. Also ich bin echt von zwei Dingen geschockt. Zum einen, also ich bin echt geschockt davon, ja, dass sie meinen, so, das wäre jetzt so gut. Also ich finde es gar nicht mal so doof, ne, eigentlich. Aber ich verstehe nicht, warum die es mögen. Also mich stört daran vor allen Dingen halt die Tatsache, dass es immer noch eine religiöse Vereinigung irgendwie ist und aber wenn ich sowas auslese, so werden ausschließlich jüdische Feiertage begangen. Stell dir mal vor, das würden christliche Kitas machen. Dann wäre aber auch wieder Polen offen. Ja. Oder dann sagt nachher noch einer, solche Kinder gibt es bei uns gar nicht. Also unsere Kinder gehören da nicht mit zu. Ach. Ach Gott, jüdischen Kindern den Holocaust erklären, ohne sie zu traumatisieren. Muss das wirklich zwischen Ja, 1 und 6 Jahre passieren, oder was? ich glaube nicht. Also. Also, ich war mit 10 oder 11, glaube ich, zum ersten Mal in Dachau und es hat mich ordentlich gebeutelt, sage ich jetzt mal. Das beutelt sicher jeden, der ein bisschen Menschlichkeit in sich hat. Und ich denke fast, ich war zu früh da, aber naja. Ja, aber die Zentralwohlfahrtsstelle in Berlin hier, das sind Expertinnen. Die machen das schon. Die machen das empowernd. Das kapiere ich auch nicht, was das jetzt mit Empowerment zu tun haben soll. Also ich finde das ganz schön wenig empowernd, ehrlich gesagt. Den Holocaust. Aber naja, ihr seid die Experten. Gott, die Puppen da unten sind so weiß. Anmerkungen und Quellen. Geht's nicht größer? Na dann. Demokratie und Schule, ein Manifest. Herausgegeben von der Vergleiche, Bundeszentrale für politische Bildung. ja, vergleiche dazu Amadeo-Antonio-Stiftung das Bild des übergriffigen Fremden. Warum ist es ein Mythos? Mann, ey. AfD, Werdegang und Wesensmerkmale einer Rechtsaußenpartei. Hört sich nach einer sehr neutralen Geschichte an. Absolut. Im AfD-Wahlprogramm fehlen Aussagen zu Kitas fast völlig. Im Gegenteil, sie will die familiennahe Betreuung stärken. Oh Gott, was für Unmenschen. Nazi, Nazi. Siehe Rudolf Chris, wie im Kindergarten. Der Streit um die Senatsbroschüre ist albern. Hört sich auch sehr unvoreingenommen an. Hara Johanna, 1936, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Da gab es ja letztens auch diesen Zeitartikel drüber, dass das bis heute noch unsere Welt überschattet, dieses Buch. Absolut, wer kennt es nicht? Ach, die Internetbeschwerdestelle von Jugendschutznet. Man könnte fast sagen, die üblichen Verdächtigen und sich den Rest schenken, aber gut. Wobei habe ich hier gesehen, toxische Narrative. Das wird hier am Beispiel Rassismus ausgeführt. Natürlich gilt das für andere Differenzlinien genauso. Eine intersektionale Betrachtung ist sinnvoll. Fuck you. Intersektionalismus ist der Tod der Zivilisation. Die psychosexuelle Entwicklung des Kindes in frühe Kindheit, 6/2015. Oh. Wie viel Geld wir wohl insgesamt für diesen gesamten Komplex aus dem Nee, Fenster die Männer sind werfen? in Bewegung übrigens. Ne? Seit 10 Jahren gibt es jetzt hier Männerentwicklung in Deutschland. Aber erst seit 10. Habt ihr alle gemerkt, ne? Naja, ich weiß noch, wie 2008 auf einmal es anfing, dass wir uns entwickelt haben. Ich suche jetzt noch mal kurz nach dem Wort Amadeo in diesen Quellen hier. Weil ich will ziemlich Amadeo, so. Weil ich denke mal, da werden sehr viele Selbstreferenzierungen enthalten sein. Ja, das hatten wir ja eben schon gesehen, dass da ein paar auf jeden Fall drin waren. Das ist nicht Aber ich gehighlightet denke. hier. Nee, habt ihr nicht gehighlightet. Aber ich meine, und was nicht von der Amadeu Antonio ist, ist von nahestehenden Organisationen oder Ähnlichem. Ja. Aber vielleicht sieht man es hier unten an der Seite so ein bisschen, dass es hier ziemlich gelb ist. Also das ist schon jede Menge hier. Ja. Ja, eben Selbstgespräche sind das, die sie führen. Und sich dann einreden. Ja, aber dummerweise Selbstgespräche, die beim Grußwort von Ministerinnen versehen werden. Und ja, ich wollte das auch gar nicht jetzt so, ich wollte das jetzt auch gar nicht verharmlosen. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass da auch nichts dahinter steht, außer ihre Selbstgespräche halt, wo sie sich davon überzeugen, dass das alles irgendwie so ist. Und natürlich Spenden, Spenden, Spenden. Es reicht nicht, Millionen von Frau Giffey in den Hals gestopft zu bekommen. Wir brauchen unbedingt noch mehr Geld. Boah, bin ich froh, dass das rum ist. Ach ja. Okay. Ja, das war von Price. Da habe ich, glaube ich, auch noch wieder einen Ausschnitt zu. Sekunde. In dem Artikel geht es darum, dass Schulkinder jetzt mittlerweile einfach so propagandiert worden sind, dass sie halt, dass sie schon kaum mehr unterrichtsfähig sind. Weil wenn sie halt Präsentationen halten sollen vor einer Klasse, dann berufen die sich auf Anxiety Issues. Ja, und naja, also ich meine, in der Schule sollte man gerade lernen, diese Sachen quasi, ja, man sollte diese Sachen lernen, wie man damit ordentlich umgeht. Genau dafür ist die Schule eigentlich da. Und wenn sie es da nicht lernen, wo sollen sie es sonst lernen? Ja, und da gibt es jetzt einige Aktivistenaktionen, die halt darauf zielen, dass sowas doch in der Schule gar nicht mehr sein muss. Und die Schule muss ja ein Safe Space sein und der übliche Blödsinn. Und ich meine, sollen sie in der Schule im Endeffekt gar nichts mehr lernen? Oder was ist das Ziel? Ja, kann ich Price nur zustimmen halt. Genau das ist ja der Witz, dass du genau diese Sachen überwinden sollst, dadurch, dass du sie in der Schule in einer relativ gefahrlosen Umgebung ausprobierst. Wie willst du denn studieren später? Wie willst du denn in einem Job arbeiten, wo du mehr machst, als irgendwie nur Sachen von A nach B räumen, wenn du es nicht schaffst, deine Matheaufgabe an der Tafel zu erklären oder so? Ja, absolut. Also diesen Beitrag, ich habe den auch angelesen, da steht halt eben auch drin, dass also da kommen diverse Leute zu Wort und manche sagen halt eben auch, dass das ja die Voraussetzung dafür ist, später mal irgendwelche höheren Aufgaben halt auch zu machen, so wie es quasi bei dir auch gerade anklang, weil du kannst ja nicht irgendwann mal später den anderen Leuten irgendwie sagen, was sie zu tun haben und so, wenn du das nicht hinkriegst. Also ich meine, ja. Und irgendwelches Lampenfieber und so, wenn man sich mal da irgendwo im Mittelpunkt steht oder so, kennen sicherlich viele Leute, wenn nicht alle. Also, aber ja, ich meine, Schule halt, ne? Also ich weiß auch nicht, warum die meinen, dass das so schädlich wäre, wenn die Kinder da mal ein bisschen Angst haben. Man überwindet das ja dann. Also man merkt ja dann hinterher, wie es gewesen ist und so. Und dann kann man da auf jeden Fall was mitnehmen. Also, auch wenn es mal nicht so angenehm ist. Es muss ja nicht immer alles angenehm sein. Ist ja im Leben auch nicht immer alles angenehm. Ja, aber das ist ja sowieso so ein bisschen so diese, es muss alles angenehm sein, ist offensichtlich so eins der Ziele dieser Neulinken. Ja. Alles muss ein Safe Space sein. Und das ist halt Blödsinn, weil die Welt ist kein Safe Space. Ah. AfD-Politiker verbreitet Schmähkarikatur und will von Antisemitismus nichts wissen. Ja, es geht hier um eine Karikatur von Aneta Kahane. Ich meine, du kannst mal runterscrollen, da ist sie dann bald irgendwo Nee, nicht die, das ist ein Bild von ihr, da. Gut, es wird jetzt hier wirklich anhand der Nase wird behauptet, es sei antisemitisch. Obwohl die Frau offensichtlich eher so eine stalinistische Uniform trägt, wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass sie inoffizielle Mitarbeiterin des MFS war. Was dürfen wir überhaupt noch mit Satire, wenn sie nicht systemkonform ist? Ja, also hübsch ist das nicht auf jeden Fall, dieses Bild, aber ja. Ja, aber es sind Karikaturen von Leuten in der Politik. Ich meine, wie viele hässliche Karikaturen gibt es von Trump? Ja. Wie viele hässliche Karikaturen gab es von Kohl oder Merkel? Also, ja, ist absolut richtig, ja. Also das ist halt auch nicht die Frage eigentlich, ne, ob das jetzt schön ist oder nicht. Oder auch, ob es gerechtfertigt ist oder nicht, weil ich meine, die ist eine Person des öffentlichen Lebens, die möchte gerne Politik machen, die Dame, obwohl sie keiner gewählt hat. Man muss sie sich halt auch gefallen lassen hin und wieder, dass es manchen Leuten halt nicht gefällt, was sie so für Vorstellungen hat. Und dass sie eventuell dann auch mal sowas dann da raushauen. Also, weil gut, deutsches Persönlichkeitsrecht, da gibt es sicherlich noch so einige Punkte, wo man sich dann da Gedanken machen muss, leider, bei solchen Dingen. Also, ja, aber das hier ist ganz klar Satire. Also, A, wie du gesagt hast, Personen öffentlichen Lebens, B, Satire, Ende der Geschichte in jedem normalen Rechtsstaat. Aber es kann natürlich sein, dass hier sich was ändern wird, ne? Mit der der Pädagogik der Vielfalt oder der Politik der sozialistischen Einheit oder wie auch immer sie den Scheiß in Zukunft nennen werden. Aber wenn ich mich nicht mal mehr über solche Leute lustig machen darf, in der Form, in der ich das will, ich erinnere nur an diese Karikatur von der Tennisspielerin von vor ein, zwei Wochen, wo die Leute sich aufgeregt haben, weil der Typ eine sehr lebensechte Karikatur von dieser Williams gemacht hat, nur weil da halt dicke Lippen zu sehen waren, die sie nun mal hat. Ja, da kann ja der Karikaturist nichts für. Ja, so und sehen unsere Kinder doch gar nicht aus. Scroll doch noch mal hoch, dann gucken wir noch mal, ob die Frau Kahane wie die Nase in Wirklichkeit aussieht. Wir können das ja noch mal ein bisschen Das ist jetzt hier Faktencheck heute hier, ja. Ja, guck mal, die Form ist doch 1A. Die ist ein bisschen übertrieben, aber die Nase existiert so. Und dass man bei einer Karikatur halt Merkmale verstärkt, die halt herausstechend sind, ist völlig normal. Und wenn Frau Kahane oder sonst jemand das jetzt wieder auf ihre jüdische Abstammung bezieht, dann kann ich den Leuten eigentlich nicht mehr helfen, weil das heißt eigentlich, man darf keine realistischen Karikaturen von Menschen jüdischer Abstammung machen, vor allem nicht, wenn sie eine große Nase haben. Und das ist einfach Quatsch. Das ist völliger Grütz. Ja, das war hier von der Frankfurter Rundschau. Da schreibt ja auch unter anderem die Frau Kahane regelmäßig. Und die haben jetzt hier halt die AfD. Hier gibt es diesen Absatz Position der Frankfurter Rundschau zur AfD, wo sie schreiben, die Frankfurter Rundschau möchte der rechtspopulistischen AfD kein Forum bieten. Daher hat sich die Redaktion der FR anders als andere Redaktionen, Institutionen entschieden, die AfD nicht für das Podium ihres öffentlichen Stadtgespräches zur Landtagswahl einzuladen, weil in Hessen sind ja Landtagswahlen, wann sind die eigentlich? Jetzt im Herbst irgendwann. Ich weiß es gar nicht genau, obwohl ich wählen gehen darf, muss, soll. Ach, okay. Ende Oktober, glaube ich. So, okay. Ja, auf jeden Fall haben sie dann hier bei der Podiumsdiskussion jetzt nur die CDU, SPD, Grüne, Linke, FDP dabei. Weil die das so meinen, dass das was bringt. Aber gut. Ja, ich meine, das kann man machen. Man hat Hausrecht auf den eigenen Veranstaltungen. Man soll hinterher nur nicht ankommen und behaupten, man sei demokratisch. Also, egal was man von der AfD hält, die ist nun mal eine Partei. Wenn ich die Grünen einlade, die Linke und die FDP, die weniger Stimmen in den Voraussagen haben, dann muss ich eigentlich auch die einladen, wenn ich demokratisch sein will. Wenn ich das nicht sein will und ideologisch sein will, dann, ja, Pech gehabt. Ja, außerdem meinen sie ja auch immer, dass halt diese ganzen Sachen, ich habe auch heute mal wieder den Fehler begangen, mir den Presseclub anzugucken. Und wie die da abgegangen sind über diese Sachen aus der letzten Woche Bundestag, die wir uns angeguckt hatten, also vor 2 Wochen jetzt. Diese Intervention vom Schulz und dieses andere Ding von dem Twitter-Porno, Heini, ich hab's seinen Namen schon wieder vergessen. Chaos. Ja, genau. Das hatten wir uns ja alles auch angeguckt, hier am Samstag vor einer Woche. Und als ob das jetzt irgendwie so quasi die Welt rettet, so haben die da gesprochen. Das wäre ja alles so wichtig und das hätte ja auch gezeigt und wie schlimm die AfD ist und lauter so ein Kram, wo ich mir denke, Leute, und auf der einen Seite, wenn die das wirklich so meinen, dann sollen sie doch die AfD da einladen, dann können die ganzen super aufrechten Demokraten hier, die Nancy und der Tarek und die Janine, dem halt mal sagen, was für ein Arsch er ist. Oder der, die da, wer auch immer, dann von der AfD da hingegangen wäre. Und wenn sie meinen, dass das so unglaublich wichtig und zielführend ist, dann können sie mal gucken, was aus der Scheiße wird. Also. Ja, also da verstehe ich es jetzt halt auch wieder nicht so nach der Ansicht, die die halt eigentlich haben, weil gut, da war jetzt natürlich keiner von der Frankfurter Rundschau dabei, bei diesem Presseclub, aber das scheint mir doch schon so die Linie, die Parteilinie irgendwie zu sein von unseren Medienpersonen da im Moment. So, war das auch von Ja. Price oder? Nee, das war von mir. Ein Platzen der GroKo wäre fatal. Das ist ein Kommentar auf der Seite der Tagesschau. Aber es ist so, also so nach dem Motto, hier Bürger, wir kotzen euch da jetzt mal hin, was wir über die Wahlen und die Demokratie und so denken, und ihr fresst es jetzt bitte. Weil ich verstehe, das ist eine Mitarbeiterin, eine Journalistin, also eine Mitarbeiterin des SWR, die dann sich hier über Maßen und Ähnliches auslässt. Die GroKo wegen der Personalie Maßen platzen zu lassen, wäre unverhältnismäßig und verantwortungslos, denn es geht um Anstand, Gerechtigkeit und das Vertrauen in die Politik. Das sind für mich drei Sachen, die mit der bisherigen Politik der Großen Koalition nicht vereinbar sind. Weder Anstand, noch Gerechtigkeit, noch Vertrauen in die Politik. Und hier, das ist die Quadratur des Kreises, zu behaupten, dass die GroKo, ohne die GroKo, diese Dinge verloren gehen würden, wenn sie während der Amtszeit der GroKo schon komplett demontiert worden sind. Ja, und ich finde es auch so lustig, dass sie hier wieder meinen, das war in dem Presseclub auch so, dass sie da vollkommen davon überzeugt waren. Also die Frage, ob das jetzt von den Maßen irgendwie, wie das jetzt einzuschätzen ist, die Aussage von ihm jetzt zu diesem einen Video, hat sich überhaupt gar nicht gestellt. Das wurde auch wieder alles so hingestellt, als wäre das ja vollkommen unglaublich und ungerechtfertigt, dass man da irgendwie Zweifel dran hat, was irgendwie dieses Video jetzt aussagt. Und ich habe dieses komische Video gesehen, etliche andere Leute haben dieses Video auch gesehen und ich habe ehrlich gesagt, vielleicht auch nur meine Blase, das Gefühl gehabt, dass viele Leute halt eben auch der Meinung waren, dass es das halt nicht zeigt. Und wir werden auch gleich noch ein Beispiel haben, wo so ein rechter Mob ein bisschen besser zu sehen ist, also deutlich besser. Aber da halt eben jetzt nicht unbedingt, ne? Und ich meine, wir haben ja auch diese Beispiele hier ständig in unserer Sendung von Journalisten, die halt sagen, so, ja, so und so sollte das irgendwie aussehen, Berichterstattung über Migration und so und über den Islam und so weiter und so fort. Und dass sie dann irgendwie da Schadensbegrenzung betreiben und im Hintergrund dann irgendwie sich überlegen, so, ja, was könnte man jetzt mal machen? Ja, lass mal erzählen, irgendwie Hetzjagden und so, halte ich für durchaus möglich. Also nach allem, was man da so mitbekommt. Ist natürlich auch nicht verbrieft, dass es wahr ist oder so. Und auf der anderen Seite, ich meine, klar, wir haben jetzt vielleicht nicht so die Einsicht darin, was jetzt irgendwie der Maaßen in seiner Position, was ihm da irgendwie zusteht an Medienarbeit oder so. Aber auf der anderen Seite kann ich mich nicht, in der Vergangenheit nicht erinnern, dass man sich da so drüber aufgeregt hat. Und wenn irgendwelche anderen Unterlinge von irgendwelchen Regierungen, Landesregierung, Bundesregierung und so irgendwas sagen, was denen in den Kram passt, dann ist es ja auch in Ordnung. So. Da regt sich dann auch keiner drüber auf, dass denen das nicht zusteht oder so. Es regt sich auch keiner drüber auf, ob es dem Bundespräsidenten zusteht, irgendwie den den Papst mit den Worten, Orientierung kann nur von Orientierten kommen, irgendwie in Deutschland zu empfangen und so ein Kram, was schon passiert ist, wo ich mich drüber aufrege. Da fand auch keiner einen Rücktritt und meint dann irgendwie so, nee, das ist aber nicht neutral genug oder was weiß ich nicht was oder gefällt mir nicht oder keine Ahnung. Also ja, ich finde es einfach nur merkwürdig und das immer sozusagen, da baut einer Mist, als wäre das jetzt eine Tatsache, dass das jetzt irgendwie Mist gewesen ist. Nee. Und wird zur Belohnung befördert. Ja, das mit der Beförderung ist natürlich irgendwie so typisch, ne? Politikerkram, das haben sie auch irgendwie gemerkt, das war auch heute beim Presseclub ganz groß Thema, dass die Leute das ja merken, dass so eine Beförderung ja quasi was ist, was man den Leuten Gutes tut. Und ja, wenn man dann irgendwie sagt, so, ja, die haben wir, das war aber doof, was die gemacht haben, und jetzt hier zur Belohnung gibt es dann mehr Geld jetzt. Und eine andere Zuständigkeit, auch als wäre das einfach egal, irgendwie welche Zuständigkeit die Leute haben. Ja. Ja gut, das macht uns die große Politik doch vor. Da kannst du erst Justizminister sein, dann Außenminister oder erst Familienministerin, dann Verteidigungsministerin. Ist doch da genauso. Ja, die von der Leyen war ja sogar noch Arbeitsministerin zwischendrin. Ja, und hat sie irgendwo was geschafft? Nö, ja. Aber trotzdem ist sie die Treppe immer weiter hochgefallen, was die Macht ihrer Ministerien angeht. Der Witz, ich kann mich noch genau erinnern, weil die ist ja hier, befinde mich ja quasi in ihrem Wahlkreis. Und ich weiß noch ganz genau, dass sie 2009, dass ihr da das Gesundheitsministerium angeboten wurde. Oder nicht 2009, 2013. Und dass sie das quasi gesagt hat, nö, will ich nicht, ich will lieber Verteidigung haben. Und dann haben die Frau Dr. Med zur Verteidigungsministerin gemacht. Also scheiß Gesundheitsministerium kann ich mir auch irgendwo erklären. Immerhin ist die Frau ja studierte Ärztin. Aber was zum Teufel hat die im Verteidigungsminister? Naja, egal. Ja, beim Gesundheitsministerium brauchen wir einen biegsamen Lobbyisten, der jeden Scheiß von der Pharma- und Kliniklobby annimmt. Aber das hätte die auch hingekriegt. Das hätte die doch auch hingekriegt. Oh, okay. Ja, ich glaube schon, ja. Die schreien, war doch klar, dass diese GroKo zum Scheitern verurteilt ist, dass diese GroKo nichts auf die Reihe bekommt, haben Unrecht. Ne? Bitte, bitte. Denn die Große Koalition arbeitet tatsächlich. Erst am Mittwoch hat das Bundeskabinett das sogenannte Gute-Kita-Gesetz gebilligt. Ja. Läuft die doch. Arbeiten, ja. Jens Spahn hat Pläne vorgelegt für Verbesserungen in der Pflege oder auch für schnellere Arzttermine. Genau, Leute müssen länger arbeiten. Leute sollen einfach länger arbeiten, habe ich gehört. Das ist eine gute Verbesserung, ja. Ja, ey, und vor allen Dingen, die arbeiten tatsächlich, beim Presseclub haben sie auch gemeint, dass ja technisch, die SPD technisch so eine gute Arbeit machen würde mit den Gesetzesvorhaben. Ey, diese Kack-Scheiße von NetzDG und diesem ganzen Kram und Sexualstrafrechtsreform, die kein Mensch braucht, wo eigentlich nur Sachen drinstehen, die alle schon verboten sind, nur das Ganze so ein bisschen umpuzzelt und die Mindeststrafe runtersetzt. Das sind doch alles keine gut gemachten Gesetze, wo man sogar als Laie schon drauf gucken muss und sich sagen muss, was macht ihr da eigentlich? Wir machen Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ja, wofür ist denn das gut? Ja, es gibt Sachen, die sind gegen das Gesetz und wir machen jetzt ein Gesetz, damit diese Sachen, die gegen das Gesetz sind, dann jetzt auch dann nicht mehr geduldet werden. So, ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist die gute Arbeit, oder wie? Die handwerklich gute Arbeit von der SPD. Ja, vor allem hat auch gerade das NetzDG überhaupt nicht Flack bekommen von Rechtsexperten und so, die alle gesagt haben, ach du meine Scheiße. Ne? Handwerklich gute Arbeit. Ja, oder dieses Riesengeschenk an alleinerziehende Mütter mit diesem Unterhaltsvorschuss und so. Das kann aber auch nur in Deutschland, ne? Oder mit diesen so einer feministischen Partei wie der SPD, dass sie da dann irgendwie sowas machen können und sich dann noch hinstellen können und sagen können, so ja, wir haben zwar hier irgendwie Gleichbehandlungsgrundsatz im Grundgesetz und so weiter, aber ja, das passt alles schon. Und es zeigt, wie gefährlich Neuwahlen jetzt wären. Ne? Weil da bekommen dann Leute Stimmen, die mir nicht gefallen. Deswegen muss die GroKo sich jetzt einigen. Ach Gott, Journalisten, echt. Ey. Kommentare gehen grundsätzlich die Meinung des jeweiligen Autors wieder. Deswegen platzieren wir diesen Kommentar auch gut sichtbar auf der Startseite über allen möglichen internationalen Meldungen. Verstehe ich. Alles gute Arbeit. Ja, das ist der Herr Maaßen. Und irgendwo. Ich mache noch mal ab hier irgendwie mit Ton. Wird. Einen Nachfolger gibt es noch nicht. Bis zu einer Lösung bleibt Maaßen in seinem bisherigen Amt. In der SPD ist die Unzufriedenheit über den Kompromiss groß. Einmal, weil deshalb ein SPD-Staatssekretär seinen Platz räumen muss. Zum anderen, weil die Regelung ein Karrieresprung für Maaßen ist, inklusive höherem Gehalt. Juso-Chef und GroKo-Kritiker Kevin Kühnert sagte: Das ist einfach ein Schlag ins Gesicht von allen Leuten, die Tag für Tag Verantwortung für ihr eigenes Handeln übernehmen und wenn sie dabei Fehler machen, eben nicht befördert werden, sondern gegebenenfalls auch Nachteile zu befürchten haben. Und ich finde, dieser Preis ist zu hoch für den Fortbestand auch der Koalition. Das Ding ist aber, lieber Kevin, dass dafür objektiv ein Fehler vorliegen muss. Ja. Und ein Fehler liegt nicht dann objektiv vor, wenn du den siehst, sondern wenn alle den sehen. Hm? Vor allen Dingen Verantwortung. Ne? Also, welche Verantwortung wird denn da gerade übernommen, gerade jetzt von dieser Regierung? In irgendeiner Art und Weise? Oder von der Regierung davor? Oder, ja. Also, Verantwortung. Ja, dann saß die Franziska hier letzte Woche auch noch an diesem Tisch hier. Das ist nämlich dieser Tisch, von dem viel geredet wurde. Der Tisch gegen häusliche Gewalt zwischen Ländern und Bund, wo sie sich jetzt irgendwie hinsetzen und wieder ganz tolle Sachen aushacken, die wir dann genau im Blick behalten werden und euch dann, sobald da irgendwelche Ergebnisse vorliegen, die hier natürlich auch wieder mitteilen werden. Guck mal, wie schamlos die Frau lügt. Deshalb habe ich heute den ersten runden Tisch gestartet. Und was sehe ich hier? Einen fuckeckigen Tisch? Giffey, grinst nicht so doof. Unglaublich. Ja, das ist ein Transtisch. Der wird noch rund. Okay. Der ist gerade in Transition. Okay. Dafür werden wir einen Aktionsplan des Bundes und ein Förderprogramm auf den Weg bringen. Das heißt auf Deutsch, dafür werden wir ganz viel Geld verbrennen, was wir euch vorher weggenommen haben. Ja. Ja, und es haben auch diverse Leute natürlich sich wieder zu Recht, wie ich meine, darüber aufgeregt, dass schon alleine diese Problemstellung, dass man sagt, Gewalt gegen Frauen muss beendet werden. Und da wo die Leute dann natürlich fragen, warum nur Gewalt gegen Frauen und anführen. Ja, weil Gewalt gegen Männer ist empowering, ist gegen das Patriarchat. Ja. Also, ich Chris, manchmal kannst du echt Fragen stellen, da. Ja, tut mir leid. Also, ja, okay, ich lösche mich. ich komm dem Crashen meines Linux-Kernels zuvor und lösche mich schon mal. Ja, das ist Hanebüchen. Das habe ich angeschleppt, fand ich ganz niedlich diese Woche hier in der Welt. Gab es einen Artikel, erste Hamburgerin heiratet sich selbst, heiratet Anführungsstrichen. Und das wird ja irgendwie hochgeschrieben, so dass das doch eine super Idee wäre. Und so. Und die hat da irgendwie jetzt hier quasi bei so einer Kirche angefragt, ob sie da eine Hochzeitszeremonie ohne Bräutigam haben kann. Und hat dann irgendwie vor ihren Freunden und Verwandten irgendwelche Monologe darüber gehalten, was sie für ein schlechtes Leben gehabt hat und so. Wie viel schlechte Erfahrungen. Und dann stand hier dieser Spruch, eine sehr konzentrierte Atmosphäre entwickelte sich. Fand ich niedlich. Ja. Selbstheirat. Aber ich glaube, das ist auch alles ganz schön rechtspopulistisch gewesen da. Grundsätzlich so, die Einschätzung des Pastors hätten ähnlich gelagerte Anfragen eine starke seelsorgerische Seite und dafür sei die Kirche der richtige Ort. Oh Gott. Ein öffentliches Bekenntnis zu sich selbst. Ihr seid in unsere Gesellschaft. Ich meine, das sind doch nur Auswüchse davon, dass irgendwas nicht funktioniert, oder? Wenn jemand um sich selber bestätigt zu sehen, eine schwachmatische Prozedur hier braucht, ey. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt wirklich so, ich bin so cool, ich bin so toll drauf, es scheint ja eher nicht so zu sein, wenn sie da irgendwie ihre Probleme da irgendwie nochmal rekapituliert, aber ja, es ist halt merkwürdig und keine Ahnung, ich weiß nicht. Also mir wäre das eher peinlich, wenn ich da mich irgendwie vor allen möglichen Leuten offenbaren muss, auch wenn es meine Freunde sind oder so. Aber das ist wahrscheinlich dann auch wieder so ein Männerdenken versus Frauendenken, ne? Dass ich mir irgendwie denke, so ist mir peinlich und ich will meinen Kram alleine regeln. Und ja, die sich dann irgendwie so denken, ja, das erzähle ich jetzt nochmal jedem und sag dann so, ja, aber ich habe mich akzeptiert und ich heirate mich jetzt selbst. Also. Scroll doch bitte noch mal ein bisschen runter. Steht da wirklich Sologamie? Ja, steht da. Sologamie. So weit hatte ich gar nicht gelesen. Längst gibt es in den USA Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, das Bekenntnis für Frauen oder Männer, in den weit überwiegenden Fällen sind es Frauen, zu organisieren. Das war recht. Geht es bei der Selbstheirat um reine Selbstliebe, die auch therapeutische Heilkräfte haben können? Dann geht zum Therapeuten! Mon! In Japan liegen die Dinge dann noch einmal anders. Hier ist in bestimmten Gesellschaftsschichten noch immer ein Makel, wenn eine Frau in leicht fortgeschrittenem Alter nicht verheiratet ist. Ja, und da gibt es auf Wunsch einen Schauspieler, der den Gatten mimt. Das ist was ganz anderes. Was ganz anderes als der Blödsinn. Oh, man braucht keinen Märchenprinzen. Ich gesagt, knapp. Oh Gott, bitte. Großer Komet, komm! Schlag mitten in diese Welt ein. Ja, und jetzt erklärt uns hier Zap, hatten wir schon lange nicht mehr. Die erklären uns jetzt, was mit Hashtag MeToo beim WDR los war. Und das fand ich ziemlich beeindruckend, deswegen wollte ich das jetzt hier nochmal abspielen. Damit fange ich jetzt an. Mich hat der Bericht insofern sehr überrascht, weil er wirklich sehr, sehr konkret ist und sehr schonungslos auch. Dieses System von diesen nach vorne gehenden Fernsehstars, die über eine sehr große Macht verfügen, und kleinen Regionalchefs, die auch herrschen können wie kleine Kaiser, hat mich schon ein paar Mal schlucken lassen, das muss ich sagen, auch wenn ich ja selbstkritische Auseinandersetzungen im WDR gewohnt bin. Monatelang hat die frühere Gewerkschaftschefin Monika Wulf-Mattis den WDR geprüft. Sie hat mit Dutzenden Mitarbeitern gesprochen, auf allen Ebenen interne Akten einsehen können. Ich denke, die zentrale Erkenntnis ist, dass es immer noch, und zwar ein strukturelles Machtgefälle zwischen männlichen Chefs und weiblichen Untergebenen gibt, was dazu Fuck, führt. Monika, wie weltfremd kann man sein? Es gibt ein Machtgefälle zwischen Chefs und Mitarbeitern. Ja, aber es ist völlig egal, was die zwischen den Beinen haben. Das ist strukturell, Mann, das ist total strukturell. Ja. Ach ja. Vor allem auch so ein Zufall, dass sie das herausgefunden haben. Ich meine, was hätte man jetzt erwartet? Irgendwelche Leute gehen da dran mit schreiben MeToo vorne drauf und ihr ahnt es nicht, was sie herausgefunden haben. Ihr ahnt es nicht. Sie hat so viele Gespräche geführt und die Leute haben ihr irgendwas erzählt und man hat MeToo draufgeschrieben. Oh Mensch, Leute. Dass dieses Machtgefälle eben auch Raum lässt für Machtmissbrauch, für sexuelle Diskriminierung, Diskriminierung überhaupt. Ihr Abschlussbericht mehr als MeToo, 22 Seiten voller Kritik an der größten ARD-Anstalt mit einem signifikanten Machtgefälle, mit Erbhöfen. Die Fälle sexueller Belästigung, nur die Spitze des Eisbergs. Ja, was ist mit dem Rest vom Eisberg? Das ist doch nur eine Floskel. Ja, wahrscheinlich hat sie noch mehr Leute befragt, die auch alle gesagt haben, ja, das ist alles total schlimm so. Ich verdiene auch viel mehr Geld eigentlich, als ich kriege, aber das ist Sexismus und tralala. Und dann schreibt sie rein, ja, Spitze des Eisbergs. Es geht um enorme strukturelle Defizite. Wie kann es der enorme strukturelle Defizite. Das ist doch so wie Dinge machen schon wieder. Nenn doch mal was. Was ist denn das Problem jetzt? DR besser machen. Neben der Prüferin fordern auch Personalräte wie Martina Welchering, Beschwerden über Machtmissbrauch dürfen nie wieder in der Hierarchie versickern. Das ist auch schon wieder so ein Ding. Überhaupt nicht definiert, was sie jetzt damit meinen. Beschwerden über Machtmissbrauch. Ich beschwere mich jeden Tag über Merkels Machtmissbrauch. Ändert sich irgendwas? Nee. Oh. WDR braucht verbindliche Regeln. Das im Prinzip. Verbindliche Regeln? Wofür? Welche Art? Um was zu regeln? Jemand genau weiß, wenn ich heute meine Beschwerde hier reingebe, dann ist die nächste Woche da und übernächste Woche dort und die beteiligten Personen müssen identifizierbar sein und der ganze Vorgang, was passiert mit einer Beschwerde, muss transparent sein und muss auch gelenkt werden. Müsste die Beschwerde nicht vielleicht als erstes mal geprüft werden auf ihre Stichhaltigkeit, bevor ich den ganzen Apparat in Gang setze und wie im Fall Dieter Wedel zum Beispiel jemanden verurteile, wo am Ende nichts überbleibt? Ja, vor allen Dingen, sie reden halt schon wieder über Sachen, wo sie nicht definieren, was damit jetzt gemeint ist. Was für eine Beschwerde, was für ein Fall. Ne? Also die tun einfach so, als wäre das alles gerechtfertigt, jede Beschwerde. Und dann heißt es irgendwie so, ja, die muss jetzt rumgereicht werden und da müssen sich alle beschäftigen und es muss alles ernst genommen werden und bla bla. Leuten, die Beschwerde gemacht haben, da darf sich dann nichts verselbstständigen. Prüferin Wulf Mattis rät daher dringend zu einer zentralen Anlauf- und Prüfeinheit im WDR, einer sogenannten Clearingstelle. Ich musste erstmal nachfragen, was ist damit genau gemeint, weil wir ja schon dann eine Anlaufstelle im Interventionsausschuss haben. Da dachte ich, okay, noch eine Stelle, was heißt das? Aber ich habe es verstanden, sie hat mir das erklärt und ich werde jetzt alles ernst nehmen, was sie als Empfehlung gibt. Aber die Prüferin will noch mehr. Die Mitarbeiter sollen künftig ihre Vorgesetzten bewerten. Vertrauen sie eigentlich ihren Chefs? Es geht um ein klares Signal. Wo der Sender deutlich macht, wir wollen Führungskräfte, die nicht nur Top-Journalisten sind, sondern wir wollen Führungskräfte, die auch in der Lage sind, Menschen zu führen und die auch darauf achten, dass sie ihre Verantwortung als Vorgesetzte wirklich wahrnehmen. Hans Hoff begleitet den WDR seit... Ja, und in welcher Art und Weise tun sie das jetzt nicht? Ja, da muss dieser Büro ja sofort gehen, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich. Bald 20 Jahren für die Süddeutsche Zeitung. Seine Prognose, eine Reform wird lange dauern. Also ich unterstelle Tom Buro da durchaus ehrliches Anliegen und dass er durchaus etwas will. Aber etwas. Er will etwas. Ja. Er will Dinge. Genau. Es gibt natürlich die alten Strukturen. Es gibt die Menschen, die man kannte, als sie noch auf der gleichen Etage arbeiteten, die inzwischen über einem arbeiten. Und da ist es natürlich schwer, diese verkrusteten Strukturen aufzubrechen. Klares Ergebnis des... Klar. Es ist... Tralalalalalalalala. Prüfberichts, die Kultur des Miteinanders im Sender muss sich radikal ändern. Aber radikal. Die Kultur muss sich einfach radikal ändern. Aus Gründen. Wegen Strukturen und weil die Leute über mir arbeiten. Kann das gelingen mit genau denselben Leuten? Kulturwandel und Strukturwandel heißt nicht unbedingt, dass man alle Personen auswechselt. Dann purzelt alles durcheinander. Ich habe mir ein sehr gutes Führungsteam zusammengestellt. Ich habe absolutes Vertrauen in die und mit denen bewältigen wir jetzt den Kulturwandel. Das ist doch gut, oder nicht? Ich fühle mich auch schon viel besser. Ja, irgendwas muss sich auf jeden Fall ändern, aber auf jeden Fall nicht hier bei uns hier oben. Bei uns hier oben ist alles in Ordnung. Und tralala, blablub und Halligalli. Und im Endeffekt können sie dann wahrscheinlich sämtliche Leute, die sich nicht wehren können, irgendwo an der untersten Ebene oder so, bei denen ist dann jeder Blick irgendwie wieder verkehrt oder so, kann man ein paar entlassen und hinterher sagen, so, ja, wir kümmern uns drum. Hier, das sind die Zahlen, so, wir haben so viele Leute rausgeschmissen, wir schaffen das. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich erinnere nochmal dran, dass der Buro derjenige war, der gesagt hat, er braucht irgendwie die zig Hunderttausend, die er kriegt, weil jemand anders würde, sonst würden sie ja niemanden finden, der den stressigen Job als WDR-Intendant machen. So sieht's aus. MeToo-Bericht zeigt auch, in einzelnen Bereichen tut sich etwas. Einige Führungskräfte gehen inzwischen sehr sensibel mit dem Thema um und versuchen Konflikt mit dem Thema. Welches verdammte Thema? Das Thema Hashtag MeToo, oder wie? Durch konsequentes Handeln vor Ort zu lösen. Auch schon wieder. Was zum Teufel soll das bedeuten? Werden ihnen die Beine gebrochen oder was? Aber eben nur einige. Führungskräfte müssten konsequenter geschult werden, fordert Wulf Matthies. Der Personalbereich gibt sich redliche Mühe. Es gibt nichts, was es nicht gibt an Möglichkeiten für Seminare und Fortbildung. Aber es ist nicht verbindlich, bis auf ein Führungskräfteseminar ganz am Anfang. Aber wer dann mal Führungskraft ist und das 20 Jahre lang bleibt, der muss dann nie wieder hingehen, wenn er nicht selber das Gefühl hat, es könnte mir nicht schaden. Er wird gar nicht geupdatet, was jetzt mittlerweile alles politisch korrekt ist, oder wie? Und da gibt es offensichtlich genügend Leute, die so begeistert von sich sind, dass sie das für sich nicht für nötig erachten. Als wir bezahlen die doch auch nicht dafür, damit die irgendwo hingehen und Social Justice Kurse nehmen. Ihr werdet unglaublich fett von den Geldern der Bürger gestopft und davon macht ihr dann Selbsthilfekurse oder was. Vielleicht auch noch was mit Makramee und Häkeln oder Yoga. Mann. Ja, naja, das stand da jetzt ja so nicht drin, in dem, was sie gesagt hat, aber auf der anderen Seite stand auch nichts anderes drin, was das jetzt alles irgendwie soll. Welche Führungskräfteschulungen, gut, die gibt's häufig, ja, kenne ich aus dem Ehrenamtsbereich auch. Aber, ja, weiß ich nicht, also, keine Ahnung, sie sagen ja nicht, was jetzt die Probleme da irgendwie sind, worüber sie sich jetzt konkret aufregen, in welchen Fällen sie da jetzt was irgendwie für Handlungen irgendwie haben wollen. Es heißt nur so, ja, wir haben ja mal nachgeguckt und oh, me too, aber hallo hier. Die Spitze des Eisberges und jetzt müssen wir aber konkrete Handlungen machen. Darin weiß Wulf Matthies aber auch, die Probleme des Westdeutschen Rundfunks finden sich in vielen Häusern, in denen Machtstrukturen historisch gewachsen sind. Die Probleme sind in vielen Häusern. Geht es vielleicht noch ein bisschen schwammiger? Mir ist es irgendwie alles noch viel zu konkret. Ja, die sind im Haus Atreides, im Haus Harkonnen, die sind überall. Ja, die Strukturen. Die Strukturen müssen fließen. Jetzt nicht gesagt wird, Edge, guck mal den WDR, sondern dass vielleicht lieber vorsichtiger mal geguckt wird, was ist denn bei uns so ähnlich und was können wir tun, damit sowas möglichst bei uns nicht passiert. Sowas. Fucking sowas. Damit sowas bei uns nicht passiert, was können wir tun? Konkrete Handlungen können wir tun. Schulungen müssen wir tun. So alles. Dinge. Ja. Dinge. Ach, unglaublich, ey. Top Arbeit, Zap. Also super. Das Medienmagazin, ja. Journalistenkram über Journalistenkram und dann nicht merken, dass da nur Gewiesel drin war in diesem Zeug. Finde ich wahnsinnig. Ja, das war auch noch so ein Fundstück von mir. Scheinbar hat hier der Europäische Gerichtshof entschieden, dass man Abtreibung nicht mit dem Holocaust vergleichen darf. Da gab es wohl irgendwie ein Urteil in Deutschland zu und die Person hat das halt vom Europäischen Gerichtshof prüfen lassen und die haben gesagt, ja, ist okay, bleibt so, kann man nicht machen, ist, ich weiß gar nicht mehr, nach welchem stand das hier drin, aber ja, finde ich auf jeden Fall, also zum einen finde ich nicht, dass man das muss, also ich würde es nicht vergleichen, aber auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, warum, was wir davon haben, das zu kriminalisieren, wenn das jemands Meinung ist. Also ich weiß nicht, was dadurch gewonnen werden soll, das jemand zu verbieten, diesen Vergleich anzustellen, auch wenn ich den Vergleich nicht teile, das nicht so sehr. Also. Aber ja. Da Hauptsache Regel. Das war ja auch von letzter Woche, glaube ich. Da, oder von vorletzter Woche, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall Schlecki Silberstein. Das ist ein Mensch, den ich schon getroffen habe, nämlich hatte ich auch, glaube ich, erzählt, dass ich auf der IFA kurz beim Stand von von der ARD gewesen bin, wo der Herr da gerade irgendwie ein Interview gegeben hat. Da habe ich ihn quasi aus der Ferne da stehen sehen. Und da hat er jetzt auch so ein Buch geschrieben, irgendwie darüber, dass das Internet ja so furchtbar ist, also so Normi-Larifari-Kram. Und dieses Bohemian Browser Ballot Funk-Ding hat ja jetzt irgendwie so einen Satire-Beitrag, den ich mir noch gar nicht angeguckt habe, aber irgendwas mit so einem AfD-Stand gemacht. Kann man jetzt, glaube ich, nicht sehen wegen dem Archiv. Wo sie irgendwie so einen AfD-Stand gefaked haben und dann ist einer von den Betroffenen da von der AfD dann da irgendwie hingefahren zu so einer Adresse, die sie hatten, und ich habe das auch noch nicht so ganz entziffern können. Das wird zwar jetzt von dem Herrn Silberstein und diversen Journalisten immer so geframed, als hätte die AfD da quasi zeigen wollen, wo irgendwer von diesem Bohemian Browser Valid wohnt, aber ich habe das eigentlich eher so verstanden, als wäre diese Adresse die Adresse gewesen, die da irgendwo im Impressum genannt gewesen wäre, wo halt eben die Leute jetzt nicht wussten, dass da auch einer wohnt von denen. So habe ich das jetzt verstanden. Aber ja, es wird halt eben so hingedreht, als wollte jetzt die AfD unbedingt jedem zeigen, wo die wohnen, damit dann da wer vorbeifahren kann und irgendwas mit denen anstellen kann, obwohl das meines Wissens nach zumindest in diesem Video auch in keinster Weise irgendwie darauf hingewiesen wird oder dass das unterstellt wird oder konkret jetzt irgendwie dazu aufgerufen wird, da vorbeizufahren oder so. Zumal ja auch, ich glaube, die Zahl von AfD-Funktionären, die Besuch von Linken bekommen haben, ist deutlich höher. Man liest ja immer wieder über eingeschmissene Fenster, beschmierte Autos und Wohnungen und so. Also, verstehe ich auch nicht so ganz. Ja, genau, und irgendwie also absolut. Ich meine, jetzt habe ich hatte ich doch eigentlich diesen Artikel von, den ich letzte Woche übersprungen habe. Den habe ich wohl irgendwie das jetzt zweimal aufgemacht und den anderen gar nicht oder so. Eine Sekunde mal. Weil er hatte ja letzte Woche noch diesen mit links unten in die Media und den Journalisten, die sich dafür stark machen, dass ja diese Seite ja wohl wieder offen gemacht werden muss oder so, mit dieser wunderbaren Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wenn ihr euch noch erinnert, das waren die hatten wir ja auch schon mal in einem Sonderstream von der Republika mit der Dame, die immer gleich gesagt hat, statt gleich. Und das ist die Gesellschaft für Freiheitsrechte und die haben da jetzt so eine Stellungnahme verfasst, dass sie irgendwie sagen, und das würde ja nicht gehen und gegen das Vereinsrecht irgendwie, wo man da versucht hat, das mit dem Vereinsrecht ja links unten in die Media wegzumachen, würde ja nicht gehen, weil das ist ja eigentlich Journalismus und so. Und das finde ich dann so im Vergleich gerade, finde ich das halt ziemlich krass, dass man sich auf der einen Seite halt irgendwie hinstellt und sagt so, ja, wir sind hier Satiriker, wenn wir uns irgendwie einen Wahlkampfstand von der AfD irgendwie hinfaken und da dann irgendwie so spielen, wie wir uns einen AfDler irgendwie vorstellen und uns dann drüber aufregen, wenn da einer dann zu der Adresse in unserem Impressum mal hinfährt. Und das ist dann irgendwie zu viel. Ich meine, gut, meinetwegen haben sie diese Ansicht, aber ich kann es halt im Vergleich dann zu diesem Kram, wo dann alle möglichen Journalisten dann sagen, so, ja, das muss aber alles gehen, irgendwie so eine Plattform, wo man da irgendwelche Leute, die man halt für falsch hält, so wie wir sind ja auch schon deren Fadenkreuz geraten, da dann verbreitet, dass das alles ganz schlimme Leute sind, denen man dringend irgendwie was antun muss, weil ansonsten kommt Faschismus oder so. Und das dann irgendwie Journalismus zu nennen, finde ich dann auf der anderen Seite schon wieder ziemlich starker Gegensatz und ziemlich heftig, also. Ich erinnere auch nochmal an diesen Dings, bewaffnet euch von der Nachfolgestruktur von diesem Indie-Media links unten, was wir vor ein oder zwei Streams hatten, wo es darum ging, vielleicht mal mit einer Gaspistole politisch Andersdenkende töten kann, wenn man das möchte. Wenn das Journalismus ist, dann gute Nacht, ganz ehrlich. Und wenn ich hier lese, gegen die Illegalisierung linker Strukturen, bitte, Leute, ihr fordert ständig die Illegalisierung der Strukturen eurer politischen Gegner, aber wenn es euch trifft, Ich kann es nicht mehr sehen. Das ist ja auch Journalismus. Das ist alles Journalismus und das, was Bohemian Browser Ballett macht, ist alles Satire, ist alles prima. Das stelle einen Missbrauch des Vereinsrechts dar. Nein, die haben das relativ klar dargelegt, dass auch wenn die Leute nicht in einem eingetragenen Verein organisiert waren, diese Organisation, die in die Media Links unten betrieben hat, einem Verein gleichzustellen ist. Echt, ihr seid echt ein paar Kinder, seid ihr, keine Journalisten. Gleichheit. Hochlebe die Gleichheit. Das muss alles gleich erledigt werden. Das war auch nochmal von Price. Da gucke ich jetzt gerade nochmal nach seinem Soundbite. Hier ein Artikel als absolute Leseempfehlung, die moralische Klimaerwärmung. In der Rassismusdebatte sucht uns wieder einmal eine moralische Epidemie heim. Sie unterminiert das Vertrauen in die bisher freieste Gesellschaft. Ja, im Endeffekt, das ist von einem Professor für Literatur, der ja sehr viele Punkte kritisiert, die wir ja auch immer wieder aufgreifen. Ja, und ja, es ist sehr angenehm zu lesen. Er kritisiert halt auch... Ja, wie gesagt, er kritisiert das, was wir auch immer wieder aufgreifen. Eine Sache, die mir besonders gut gefallen hat, ich zitiere mal kurz, Sündenböcke gefragt, die mimetische Konkurrenz um die vorderen Moralplätze bedarf der Sündenböcke. Wie die Mittel die Zwecke zerstören, bestätigt heute der gar nicht mal heimliche Rassismus der Antirassisten. Rassismus gegen Weiße könne es nicht geben, versichert die Szene, allen Ernstes. Ja. Ja, wie gesagt, also es wird halt die moralische Keule geschwungen und es hat halt nicht viel mit der Realität zu tun. Es geht um eine moralische Epidemie, ja, und was der Herr auch noch postuliert im letzten Absatz des Artikels, herrscht nicht eh eine ungute Affinität zwischen der Identitätspolitik der kulturalistischen Linken und den Identitären auf der vermeintlich anderen Seite? Beide lehnen die moderne Gesellschaft ab. Opfer wollen sie alle sein, die neuen Stämme, und sie ähneln einander, indem sie sich bekämpfen. Ja, also wie gesagt, absolute Leseempfehlung, sehr schöner Artikel. Das war der Preis aus dem Jenseits. Die NZZ. Ups, abgeschnitten. Ich wollte sagen, die NZZ ist heute das Westfernsehen. Oh ja, diese Demo, ey. Nazis sind echt fast genauso schlimm wie Nazis. Neonazis, das ist wirklich... Oh, Korallenherz. Korallenherz hat mich schon vor ca. 200 Jahren gesucht. Wir sind die Wende! Anti-Polizei? Das, Europa! Jugend! Revolution! Europa! Ja, ich glaube, sie rufen ganz NRW, hasst die Polizei, wenn ich das richtig verstehe. Das Moment, könnte, aber dann sehe ich gar keinen Unterschied zu dem, was andere Leute brüllen. Ja, insoweit schon, ja. Revolution! Revolution und so, sowas habe ich auf jeden Fall auf der Demo hier neulich in Hannover hier gegen das Niedersächsische Polizeigesetz auch gehört. Da gibt es auch genug Linke, die Revolution haben wollen, auf jeden Fall, ja. Obwohl, ja, ist natürlich beides scheiße. Demokratie! Unsere Ketten brechen die Polizei! Und Demokratie! Unsere Ketten brechen die Nationalsozialismus! Oh Gott, es reicht auch, glaube ich. Genug gesehen. Arschgeigen, ja, das wird doch nicht besser. Nee, also ich kann nur immer wieder mein Credo wiederholen. Wir brauchen keine Extremisten. Wir brauchen weder Linksextremisten noch Rechtsextremisten. Wir brauchen weder No Borders noch Ausländer raus. Wir brauchen einen Kompromiss, mit dem alle halbwegs zufrieden sein können. So funktioniert Demokratie. Nur nicht Ausländer raus. Oder irgendwie so. Ja. Ja, auf jeden Fall, klar, dass diese Leute auf jeden Fall niemandens Gutes im Kopf haben, sollte sicherlich klar sein. Und ich finde es vor allen Dingen immer bemerkenswert, dass natürlich bei diesen Sachen die Leute dann sofort wissen, dass es was Schlechtes ist, was die Leute machen und denen das auch ankreiden. Und wenn ich das halt vergleiche mit anderen Dingen, wo das immer die Schuld von wem anders ist und man da nochmal nachgucken muss und so, ne, ob die ganzen Islamisten, die glauben das ja eigentlich gar nicht wirklich und das ist ja nur, weil die wirtschaftlich so schlecht sind oder ne, aber bei den... Auf der anderen Seite machen mir halt 100 Leute in einer Stadt wie Dortmund auch nicht wirklich Angst. Ja. Also 100 Leute kriegt man mit selbst mit der Dortmunder Polizei in den Griff und ja. Ja, da haben sich natürlich auch so einige beschwert, dass da wenig Polizei irgendwie jetzt vor Ort war oder so, angeblich. Aber gut, ich meine, das sieht für mich auch nicht so aus, als hätten die das groß angemeldet. Also das sieht für mich so aus, als wären die mitten in der Nacht da irgendwo losgelaufen. Und ja. Ja, ja, also, ja. Weimar. Einmal, zweimal, Weimar. Ja, hier geht es jetzt um Facebook und so. Da hat, glaube ich, der Price auch noch Soundbite dazu. Die Spannung steigt. Ja, ich habe es gefunden. Sekunde. Hier geht es um eine relativ interessante Entwicklung, die mal wieder durch einen Leak ans Tageslicht gekommen ist. Und zwar wird da quasi im Endeffekt soll Social Media Unternehmen in Amerika vom FBI untersucht werden, ob die gegen Antitrust Law verstoßen, also quasi Konkurrenz ausschalten durch Beeinflussung der Medien, ja, sage ich jetzt mal, der Social Media in dem Fall. Ja, es wird hier natürlich immer darauf bezogen, dass der Donald Trump ja immer über die Medien schimpft, ja, aber ich denke mal, jeder, der die Social Media benutzt, wird sehen, dass es da so einen gewissen Bias gibt, ja, und die ganzen CEOs, die sind ja auch gar nicht so zurückhaltend, was das Ganze angeht, ja, ich meine, man muss sich nur diese Google-Rede da anhören, ja, wo die Google-Chefs da die Rede gehalten haben. Ja, aber es wäre halt ganz interessant, wenn das mal wirklich untersucht werden würde. Ja, und da kriegen die Social-Media-Firmen jetzt langsam so ein bisschen kalte Füße. Ja, aber wie gesagt, vielleicht verschwindet das Ganze auch nirgendwo, weil das ist ja auch mal wieder nur ein Leak von einem Entwurf und ob da jetzt wirklich was passiert, ist nicht so ganz klar. Allerdings, wenn das wirklich objektiv untersucht werden würde, hätte das schon Konsequenzen. Tja. Ja, im Auge behalten, würde ich sagen. Ob da wirklich was passiert oder ob das dann im Strudel um die Midterm-Wahl verschwindet. Das ist ein interessanter Artikel, den ich auch zur Lektüre, auch wenn es Spiegel ist, empfehle. Auch wenn da drin steht, müssen erwachsen werden. Normalerweise ist das ja immer so ein Punkt, hier Videospiele müssen erwachsen werden und so weiter und so fort. Ne? Das Ding ist halt auch, man kann hier in dem Artikel sehr schön sehen, wie die gute Frau Anne Backhaus, die das Interview führt, versucht halt die Oberhoheit über das Thema zu behalten und eigentlich ständig der Frau unterstellt, dass sie das doch eigentlich so gar nicht meinen kann. Ne? Ja, da haben wir es mal wieder. Solange du halt brav irgendwie die Vielfaltstrommel schwingst, wirst du gern gesehen als Migrant. Wenn aber jemand mit einem offensichtlich migrantischen Hintergrund mit dem Namen Zineb El Masra was sagt, was einem nicht gefällt, muss das genauestens unter die Lupe und zerpflückt werden. Nix listen and believe in dem Fall. In dem Fall Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Hm. Ein Schelm, er denkt, es handelt sich hier um Ungleichbehandlung. Aber ja, also das Buch interessiert mich auf jeden Fall. Mal gucken, vielleicht kommt da später noch mal was zu. Ja, das war vom Dalai Lama. Da gab es dann diese ganzen Memes von wegen, er wäre ein Rechtspopulist oder so. Der Dalai Nazi. Ja, da hat der Price auch was zugesagt. Sekunde. Tja, der Dalai Lama ist ja gerade in Schweden und der hat etwas von sich gegeben, was so die üblichen Dalai Lama-Fans vielleicht nicht so ganz gerne hören. Der wird ja auch immer so hochgehalten als eine besondere Person. Ja, könnt ihr euch jetzt denken. Ich meine, man kann gespalten in der Meinung sein über den Dalai Lama, ne? Aber die Tibeter werden ja ziemlich unterdrückt von der chinesischen Regierung. Und ja, der Dalai Lama hat im Endeffekt gesagt, ja, Europa gehört den Europäern und man kann die Leute zwar empfangen, man kann ihnen helfen, man kann sie ausbilden, aber sie müssen im Endeffekt ihre eigenen Länder wieder aufbauen. Und das finde ich einfach sehr lustig. Da wird wahrscheinlich einiges an kognitiver Dissonanz auslösen bei gewissen Personen, wenn der Dalai Lama sowas sagt. Ja, interessant. Ja, ich habe gehört, Richard Gere ist implodiert. Ich bin ein großer Fan von dem. Ja. Ich meine, der hat früher auch immer mit dem Roland Koch rumgehangen. Also vielleicht hat er diese rechtsextremen Ideen von Roland Koch bekommen. Ich weiß es nicht. Meinst du, ja. Das kann natürlich sein. Frankfurt, dem ist alles zuzutrauen. Frankfurter Schule halt, nicht? Ja. So sieht's aus. Ja, das ist hier nochmal Schweden. Da gab es jetzt irgendwie so einen diplomatischen Vorfall mit China, weil diese Reisegruppe hier irgendwie Stunden im Hotel irgendwie aufgetaucht ist, wo sie gebucht hatten, aber wohl viel zu früh, also vorm Check-in, Stunden vorher, und dann haben die denen irgendwie gesagt, dass sie da in der Lobby erstmal bleiben sollen, und dann wurden sie irgendwie rausgeworfen oder so. Auf jeden Fall hingen die dann halt da so auf der Straße jetzt rum, wie man das da sieht, und haben wohl irgendwie rumgeheult, dass das gegen die Menschenrechte verstößt und so. Und die chinesische Regierung hat das auch gesagt, dass das gegen die Menschenrechte verstößt, was da passiert ist, und das wird wohl auch von den Staatsmedien da ziemlich propagiert, oder im Internet in China hat das ziemlich viele Aufrufe und so, dieses Video. Und es wird halt so ein bisschen darüber gemutmaßt, dass das so ein politischer Schachzug irgendwie ist, weil es da wohl irgendwelche... Video-Footage, was? Geh nochmal ein Stück hoch. Bizarre video footage posted online shows police carrying the group outside while the son yells in English, "This is killing, this is killing." Ja. Mitternacht, hours before their booking. Ja gut, aber ich meine, wenn ich halt erst am nächsten Tag gebucht habe, kann ich da halt nicht um Mitternacht aufschlagen und in der Lobby rumhängen. Das weiß ich aber doch auch irgendwie. Tja, also ganz merkwürdige Sache auf jeden Fall. Ah, okay, aber es gibt auch einen Besuch vom Dalai Lama in Schweden. Da hat er nämlich diese Rede gehalten. Das und die, Sache, die Schweden sagen halt, China missbraucht halt diesen Fall, um halt... da praktisch von abzulenken. Gut. Zumal es in Stockholm genug Orte gibt, an die man gehen kann. Man muss sich nicht auf die Straße setzen. This is killing, sag ich dann nur. Ja, this is killing. Killing. Das war sein Name wahrscheinlich. Ich heiße Killing. Das kann natürlich sein. Oder er heißt Killing, ja. Obwohl, nee, hier steht, die hießen Zeng. Na, ja, gut. Zeng Killing. mit diesem Highbrow-Humor verabschieden wir uns für diese Woche. Das waren die Weltraumwaffen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn wir nur zu zweit waren. Beziehungsweise zu zweieinhalb. Und Abel ist nächste Woche wieder da, hoffe ich. Und genau. Und der OPEX hängt ja hier schon im Chat rum. Ich denke, nächste Woche hat er auch keine Ausrede, um nicht zu kommen. Und dann mein Linux funktioniert hoffentlich auch. Ich werde alle Updates ablehnen, damit wir, auch dann noch streamen können. Ja, sonst mache ich das über Windows, Chris. Ich bin da nicht so. Ja, das würde ja auch gehen, hat man ja gesehen. Ja, es würde gehen, aber es würde nicht gut gehen. Geht in den Wald, lasst euch nicht gendern, nur mit Profis halt. Genau. Bis nächste Woche, ciao Leute. Kulturmarxismus.